Krähennest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. Ja, ich begrüße alle Anwesenden heute herzlich zur wöchentlichen Sitzung der AG Geldordnung und Finanzpolitik. Heute ist Mittwoch, der 6. August 2014. Wir gehen erstmal die organisatorischen Sachen durch. Es ist 20.46 Uhr. Ein kurzer organisatorischer Hinweis, keine Abstimmungen mehr nach 22.30 Uhr. Kommen zur Festlegung des Versammlungsleiters. Ich würde mich anbieten, gibt es Gegenrede oder Gegenvorschläge? Dann ist das so beschlossen. Wortmeldungen machen wir ganz normal hier im Mumble-Chat. Genau, aufnehmen tut Piratos, der stellt den Link dann auch nachher hoch. Genau, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Verabschiedung, Protokoll der letzten Sitzung. Gibt es da eins? Ja, es ist klar. Dann bitte ich, den Link hinein zu kopieren und falls an dem Protokoll etwas zu beanstanden ist, das mitzuteilen. Ich verschiebe das jetzt erstmal auf später, bis der Link steht. So, kommen wir zur Übersicht offene Aufgabe und Projekte. Gibt es da etwas Neues? Wollen wir das heute behandeln oder weitergehen? Meinungen bitte. Ja, in der Reihenfolge so. Was meinst du in der Reihenfolge so? Ging es jetzt nicht um die Tops? Nee, es ging um die offene Aufgabeprojekte, das in dem separaten Pad. Ach so, Entschuldigung, ich bin schon so weit. Kein Problem. Dann überspringen wir das heute erstmal, weil ich glaube, dass da was Neues drin ist. Protokollfairer würde ich vorschlagen, machen wir wie immer alle. Wer überträgt es ins Wiki? Kann ich machen. Danke dir. Also was das Protokoll angeht, das ist noch nicht noch nicht im Wiki, also das ist sozusagen unter dem jetzigen Protokoll im Tagesordnungspad und das würde ich dann einfach hochladen, also das können wir jetzt schon verabschieden. Okay. Stellst du den Link noch auf die Seite? Also, dann das hole ich dann nach. Also das ist jetzt noch im Tagesordnungspad und ich würde die dann zusammen hochladen bei der Protokolle. Und ich kann es auch jetzt schon machen, ja. Sonst können wir das auch auf nächste Woche verschieben, das ist kein Problem. Ach Quatsch, mach das doch jetzt. Es steht alles drunter. Wer einen Einspruch hat, sagt das jetzt und wenn nicht, dann kopiert er den Inhalt ins Wiki und das ist dann Sache. Mach doch nicht so einen Fu. Gut, wunderbar. Dann die Frage, gibt es etwas zu beanstanden? Dem ist nicht so, damit ist das Protokoll der letzten Sitzung so beschlossen. Wir kommen zur Festlegung der Tagesordnung. Es bestand der Vorschlag, das der Reihe nach runterzuarbeiten. Das wäre auch mein Vorschlag. Gibt es Gegenrede? Dem ist nicht so, dann kommen wir zum ersten Tagesordnungspunkt. Drängenbankenvorschlag der EU-Kommission. Bitteschön. Ja, den habe ich reingestellt. Also das ging an der Mailingliste schon darum, der Mitarbeiter von Julia hat wohl irgendein Urteil zum Trennbankenvorschlag einer österreichischen Schule geprägten irgendwas Think Tank retweetet und die Frage ist überhaupt, da wir eine Europaparlamentsabgeordnete haben, sollten wir da schon diese Verbindung auch nutzen und dort die Meinung der AG kundtun. Zumindest bin ich der Meinung. Die Julia Reda ist ja zusammen der Fraktion mit Bündnis 90 den Grünen im Europaparlament und wir hatten ja auch schon den Sven Giegold zu Gast hier in der Podiumsdiskussion, der sich ausführlich damit mit den Themen beschäftigt und auch finanzpolitischer Sprecher dieser Europaparlamentsfraktion ist. Und jetzt ist die Frage, ich habe mal Kommentare von ihm in das Pad gepostet, Kritiken, also es gibt berechtigte Kritik an dem Vorschlag der EU-Kommission zum Trennbankensystem und jetzt die Frage, ob wir der Julia diese Kritik, also empfehlen, diese Kritik zu übernehmen, ob wir empfehlen, sich dem Abstimmungsverhalten von Sven Giegold anzuschließen. Ja, lest euch mal vielleicht mal kurz durch, was dazu im Pad steht. Jo, dann gebe ich einfach mal ein paar Minuten, dass man sich das durchlesen kann. Gibt es jemand, der noch Zeit braucht, das zu lesen? Ja, ich lese noch. Aber ihr könnt schon mal anfangen, wenn ihr wollt. Ich müsste nicht warten. Gibt es da jetzt schon Kommentare und Meinungen dazu? Bitte schön. Sollte man mal auch zu den Punkten gehen, wo es A, B, C, D und so weiter heißt? Gerne. Ja, ich finde das praktisch nur als Beispiel. Ich halte es nicht für grundsätzlich unwirksam, das Trennbankensystem. Du kannst natürlich schon, indem du diese riskanten Geschäfte auslagerst, kannst du schon die Sache deutlich entschärfen. Und vor allen Dingen, ich sag mal, für den ersten Schritt, man könnte ja sagen, nur Banken, die in der Realwirtschaft tätig sind, dürfen Kredite vergeben. Eine andere Sorte von Banken, die praktisch diese Hedgefonds etc., dürfen keine Kredite vergeben und keine Geldschöpfung betreiben. Das wäre zum Beispiel so eine erhebliche Stabilisierung und würde zumindest mal die Enteignung durch Geldschöpfung eindämmen. Ich halte, meine Sachen sollte man Trennbankensystem durchaus aufrechterhalten, der Gedanke. Ja, aber hier geht es ja um den konkreten Vorschlag, so wie er steht, nicht zu der grundsätzlichen Frage, ob ein Trennbankensystem sinnvoll ist. Das ist ja genau das, was auch Sven Giegold kritisiert in dem Artikel, dass so wie das geschrieben ist, das überhaupt keinen Mehrwert hat und stattdessen noch mehr Willkür und Möglichkeiten bietet, die eigentliche Intention dieses Trennbankensystems zu unterlaufen. Aber bitte andere Meinungen? Also der Punkt, um den es hier zuerst geht, im Wesentlichen ist der Eigenhandel. Also auch wenn man eine Trennbank hat, dann könnte man ja über Tochtergesellschaften genau diese Kredite vergeben an Tochtergesellschaften, die dann genau diese Papiere, die allen entdornen, die hochriskant sind, dann kaufen. Und in diesem Sinn muss das Trennbankensystem eben genau dort wasserdicht sein. Also genau diese Trennung muss irgendwie wasserdicht sein. Und deswegen geht er um Prüfung von Handelsaktivitäten für Tochtergesellschaften und Schattenbanken bei erhöhte Berichtspflichten für Geschäftsverbindungen mit Schattenbanken. Also über alles, wenn so ein Trennbankensystem auch nur ein Loch hat, ja, dann ist es für die Katz. Ja, deshalb denke ich, dass eine Kapitalverkehrskontrolle zwingend ist, um sowas vernünftig umzusetzen. Und das sehe ich weit und breit nicht. Ja, da steht Berichtspflichten. Ja, Berichtspflichten hört sich so wie auf, du darfst darüber berichten, wenn du was gemacht hast. Also es klingt auf jeden Fall ziemlich zahnlos, so wie das formuliert ist. Also das, was Arne sagt, ist natürlich richtig. Wenn man lässt die ganze Luft aus diesem virtuellen System, wenn die sich in dem virtuellen System keine Kredite mehr geben können. Nichtsdestotrotz existiert immer noch dann ein virtuelles System, das potenziell Geld aus der Realwirtschaft abzieht und natürlich auch Gewinne wieder zurückbringt und umverteilt und deshalb muss man das System, glaube ich, gänzlichst abschaffen, um effektiv zu sein. Weiß nicht, Arne, du kennst dich da ganz gut aus. Dieser Begriff des Eigenhandels steht hier zentral da. Also als Eigenhandel, ich zitiere mal Wikipedia, wird der Handel mit Finanzinstrumenten genannt, der im eigenen Namen und für eigene Rechnung erfolgt und nicht unmittelbar durch Kundengeschäft ausgelöst wird. Ist Eigenhandel genau das, dass ich sage, dass die Bank ein Papier ausgibt, für das sie selbst einen Kredit erzeugt, mit dem sie sich dieses Papier in die Bilanz legt und damit die Bilanz verlängert? Kann man das so überspitzt zusammenfassen? Ich glaube, man müsste da grundsätzlich unterscheiden zwischen, wenn es darum geht, um die Verbriefung eines Kredites und dann den Verkauf des Kredites, praktisch, dass die Bank ihn nicht behält. Das würde ich als eine separate Sache sehen. Davon zu unterscheiden ist, dass Banken einen sogenannten Handelsbestand an Wertpapieren haben und einen Anlagebestand. Das, was sie im Anlagevermögen haben, ist nicht dazu bestimmt zu veräußern, sondern ist darüber, tun die Banken Kontrolle ausüben über die Beteiligungsrechte. Während beim Handelsbestand an Wertpapieren, da versuchen sie Geschäfte zu machen. Und da sehe ich eine sehr große Gefahr. Da ist meines Erachtens ein systembedingter Konflikt. Du kannst nicht einerseits beraten und andererseits dann deine eigenen Sachen verkaufen, wenn du das machst. Und aus diesem Grund würde ich schon sagen, sollte man den Eigenhandel praktisch den Eigenhandel verbieten. Was man nicht verbieten sollte, meines Erachtens, ist die Emission von Wertpapieren. Praktisch das ist der erste Verkauf, wenn eine Bank einen großen Kredit vergibt. Sie will diesen Kredit nicht in den eigenen Büchern halten und verbrieft den und verkauft den dann an Nichtbanken oder auch an andere Banken. Das war ja auch mit diesen Lehman-Anlagen das große Problem, als sie gemerkt haben, die Sache geht den Bach runter, dann haben die praktisch die ganzen Geschäftsbanken haben dann die noch an die ahnungslosen Kunden verhökert. Ja, weitere Meinungen, Diskussionspunkte. Ja, ich habe nur eine Frage, weil ich dein Thema nicht so gut bin. Dieser Eigenhandel, also das Handelsbuch einer Großbank, übersteigt doch das Eigenkapital um das Zigfache. Und wenn das, da bin ich ziemlich sicher. Und wenn man spricht von, glaube ich, von 800 Milliarden bei der Deutschen Bank, und die hat mit Sicherheit keine 800 Milliarden Eigenkapital. Und die Frage ist, mit welchem Geld hat die Deutsche Bank direkt oder indirekt diesen Handelsbestand überhaupt finanziert? Hat sie es letzten Endes über Geldschöpfung oder hat sie Papiere ausgegeben und mit dem Geld aus den Papieren hat sie das gekauft? Das weiß ich nicht. Denn ich glaube, dass letzten Endes das Fundament der Sanierung dieses Bankenapparat liegt in dem Verbot der Geldschöpfung zur Finanzierung von Eigenhandel. Aber dazu fehlen mir die Kenntnisse. Schulleben, das ist ja das, wo ich, ist für mich der Aufreger eigentlich schlechthin, dass Banken von Nichtbanken Werte kaufen können und gewissermaßen diese Werte, wenn man das Bankensektor als Ganzes sieht, umsonst bekommt. Die geben nämlich gewissermaßen, die machen ihre Gutschrift auf dem Girokonto und haben aber den Gegenwert auf der Aktiva-Seite. Und das geht natürlich durch Bilanzverlängerung. Das gilt nicht nur für den Handelsbestand, das gilt für das gesamte Anlagevermögen und so weiter. Und das ist das, was ich sage, was zu einer totalen Verzerrung führt, wenn im Grunde genommen jemand in einem Wirtschaftssystem die Waren und Dienstleistungen, die er kauft, mit selbstgedrucktem Geld zahlen kann. Heißt es, seine Bank zum Beispiel ihr Bürohaus kauft, indem sie schlicht und ergreifend das Geld schöpft und mit diesem, also indem sie dem Eigentümer des Bürohauses einfach ein Konto einräumt mit entsprechendem Geld? Geht das so wirklich? Wirklich, so ist es. So ist es. Unglaublich. Hast du den Vortrag nicht gesehen? Ich kenne den Vortrag von der Kreditvergabe, aber ich kenne das nicht, dass man selber kauft. Das auch. Habe ich es nicht behalten, tut mir leid. Das ist doch ein Skandal, da können doch die Banken die gesamte Wirtschaft übernehmen, theoretisch. Da gibt's eine Schranke und diese Schranke, die ist kritisch und deshalb funktioniert das Ganze auch noch einigermaßen. Und zwar, wenn die Bank einen Kredit vergibt und diesen Kredit nicht zurückbekommt, dann macht derjenige, der den Kredit kriegt, der realisiert den Geldschöpfungsgewinn. Und das heißt, es ist für die Bank dann tatsächlich ein Verlust. Und deshalb hast du da so eine Begrenzung. Das heißt praktisch, die Sicherheiten der Nichtbanken, die Kredite bekommen, sind der effektive Faktor, der die Geldschöpfung begrenzt. Aber auch nur in einem gewissen Sinne. Wenn ich den Vortrag von Piratus und auch das Wort von Axel so in Erinnerung habe, der Spruch, der gefällt mir sehr gut, Geld entsteht und Geld vergeht. Und meine Meinung, entsteht Geldfälschung, ob man selber druckt oder durch Geldschöpfung, dann, wenn das entstandene Geld nicht zu einem irgendwann realistischen Zeitpunkt wieder vergeht. Also wenn das sozusagen die Kreditrückzahlung ist. Und in dem Moment, wo eine Bank mit eigenen Mitteln, also indem sie Geld druckt, ein Gebäude kauft, dann wie soll dieses Geld jemals vergehen? Das geht richtig. Technisch gesehen geht es durch die Abschreibung, nur man muss jetzt wieder im Hinterkopf haben, die Bank wird nicht sich ein Gebäude zulegen und es dann einfach nur stehen lassen, sondern den Abschreibungen gegenüber stehen die Erträge. Man muss es praktisch so sehen, dass der Bodensatz oder der dauerhafte Bestand, das ist das, was die Bank im Grunde genommen umsonst kriegt. Na gut, dann nehmen wir ein anderes Beispiel, wo keine Abschreibung ist. Die kauft schlichte Grundstücke. Ja, du hast recht. Die Grundstücke, die sind, du musst den Bankensektor als Ganzes wieder betrachten. Die hat sich der Bankensektor angeeignet ohne Gegenleistung. Wäre dann nicht ein Ansatz, dass man sagt, im Grunde genommen, dass die Banken nur Geldschöpfung machen dürfen, die auch eine entsprechende Geldvernichtung innerhalb einer vernünftigen Zeit auslösen. Und die vernünftige Zeit kann auch 40-jährige Hypothek sein zum Beispiel. Ja? Und wäre über diese Definition schon dadurch dieser Eigenhandel im Eimer? Das hat meines Erachtens miteinander nichts zu tun. Der Eigenhandel ist meines Erachtens ein Problem für sich, weil er im Grunde genommen die Banken dann dadurch als seriösen Beratungspartner für die Nichtbanken rauskickt, weil da immer eigene Interessen mit verwoben sein können. Das ist eine separate Kiste. Die andere Kiste ist die, dass man tatsächlich sagen muss, dass der Bankensektor durch die Geldschöpfung einen erheblichen Vermögensvorteil bekommt. Nein, er produziert die Risiken durch diese Möglichkeit sozusagen, einen Eigenhandel zu betreiben, Derivate und Papiere zu kaufen mit eigener Geldschöpfung, produziert er doch die ganze Risikostruktur, also die überzogene Risikostruktur, oder liege ich da falsch? Nein, ich sehe es genauso wie du. Das ist ja praktisch, das ist ja das Spiel, dass man praktisch durch Kreditvergabe über Ecken Pseudowerte schafft und dadurch Gewinne schafft und dadurch einen erheblichen Anteil der dann real entstandenen Ressourcen für sich in Anspruch nimmt. Das ist der Punkt. Aber du könntest meines Erachtens das Problem wirklich zu lösen, besteht darin, indem die Kreditschöpfung zur Zentralbank geht. Das ist meines Erachtens der einzige Punkt. Dann kommt nämlich der Geldschöpfungsgewinn, der fließt dann der Allgemeinheit zu. Gut, momentan ist das Thema die Stabilisierung des Bankensystems, seine bisherigen, ohne massive Änderung Richtung, was weiß ich, Monetative und so weiter. Und wir wollen den Vorschlag von Giegold uns anschließen oder auch nicht. Ne? Und soweit ich es verstanden habe, will der Giegold mehr oder minder den gesamten Eigenhandel verbieten und der Ansatz klingt doch vernünftig. Ja, und er sagt halt noch darüber hinausgehend, dass die Vorschläge, die auf dem Tisch sind, dafür denkbar ungeeignet sind. Da hast du wahrscheinlich recht. Und weiß jemand, was diese Likan-Vorschlag ist? Möchte es jemand kurz ausführen? Das ist der Kommissionsvorschlag, wenn ich das richtig verstanden habe, ja? Nein, das ist der Vorschlag, für den der Gold ist, weil er sagt, der ist eher in Ordnung als das, was jetzt von der Kommission kommt. Entschuldige, ja. Meine Frage ist, haben wir zusätzliche Kritikpunkte mal, um den B-Punkt zu beantworten? Ich würde einfach eine Zeile jeweils unter die einzelnen Punkte machen und dann erstmal ein Approval Voting machen jeweils, um zu sehen, wie denn die Meinungen jetzt aktuell verteilt sind, damit wir da mal konkret eine Antwort finden können zu den verschiedenen Vorschlägen. Also aus meiner Sicht ist ein zusätzlicher Kritikpunkt, dass durch ein Trennbankensystem nicht gewährleistet ist, dass Gewinne, die in einer virtuellen Welt erzeugt werden, von Menschen in der Realwirtschaft ausgegeben werden. Na, du musst sagen, Ansprüche in der Realwirtschaft entstehen. Das ist der Punkt. Die kaufen Waren praktisch in der Realwirtschaft mit in der virtuellen Realität entstandenem Geld. Wobei ich da wirklich außer einer wirklichen Kapitalverkehrskontrolle keine Chance sehe, wie man das in den Griff kriegen könnte. Kann, Doch, du könntest es in den Griff bekommen. Ein wichtiger Punkt ist, dass diese Kreditschöpfungsmaschinerie, dass die gestoppt wird. Ja, das führt uns allerdings einen Schritt weiter. Das können wir als zusätzlichen Kritikpunkt reinstellen. Aber die Diskussion ist jetzt zu weitgehend, wenn wir einfach konkret jetzt erst einmal auf das, was uns vorliegt, reagieren wollen. Naja, Moment. Ich würde da schon, also da hat Arne im Prinzip ja eigentlich völlig recht. Denn ja, ja. Wenn man die Kreditschöpfung innerhalb dieser Finanzwirtschaft abschafft, kann nur das Geld, was von der Realwirtschaft abfließt, überhaupt dort Gewinne erzeugen. Und mal abgesehen davon, dass es dann die Gewinne natürlich extrem reduzieren würde, wäre es so, dass halt kein Geld virtuell entstanden ist. Also das wäre auf jeden Fall ein Punkt. Dann bitte ich das unter den einen Punkt, den du schon reingeschrieben hast, noch zu ergänzen als zusätzlichen Kritikpunkt. Kann mir jemand sagen, wo steht die Position von Sven Giegold? Das ist die gleich oben. Und zwar die Regulierung soll lediglich. Aber nee, das ist die Position für von dem Sven Giegold hat sich diesem Liikanen oder wie der heißt Liikanen angeschlossen. Okay, ich mach's kenntlich. Also sozusagen die Mehrforderung wäre, dass man diesen Tochtergesellschaften es nicht erlaubt, Kredite zu schöpfen. Die Tochtergesellschaften schöpfen keine Kredite. Die holen sie sich von der Mutter. Oder Schattenbanken. Das ist doch der Trick. Die Tochtergesellschaften haben keine Banklizenz, sondern die sind Handelsunternehmen und holen sich einfach Kredit und geben als Sicherheit die erworbenen Wertpapiere. Ja. Und in dem Moment, wo wir zum Beispiel sagen, dass du kannst zur Bank gehen und sagen, du willst für deinen Aktienkäufer Kredit haben, dann sagt die Bank, okay, bis zu 50% des Werts kannst du Kredit haben und sie tut dir Geld schöpfen. Dann habe ich einen Banker gefragt, was passiert, wenn der Wert runtersteigt. Sagt er, ja, dann musst du entsprechend wieder die Quote auf 50, das heißt entweder Geld reinschießen oder Aktien verkaufen sozusagen und das wieder das Verhältnis bringen. Und ich vermute, dass über dieses Einfallstor machen die Hedgefonds und alle Gesellschaften, ihre Tochtergesellschaften, ihre Geschäfte. Ja. Und im Grunde genommen müsste man eigentlich solche Geschäfte verbieten. Das sind keine, denn die U-Funktion des Geldes ist nichts anderes wie eine Absicherung eines Tauschgeschäftes, der weder in der kurzen Zeit nicht spezifiziert ist, das heißt, du weißt noch nicht, gegen was du tauschst, oder gegen die Zukunft. Und dann wird dieses sozusagen notarielle Sicherheitsdokument wieder vernichtet, in dem Moment, wo du den Tausch machst. Und das ist der Ursprung eigentlich des Geldes, ob es bei den alten Tempeln war oder später im Banking, um was draus. Und wahrscheinlich wäre es so, dass man schlicht und ergreifend verbietet, Geld zu schöpfen, um irgendwelche Assets zu kaufen. Und dann wäre der Spuk vorbei. Aber ich weiß nicht, ob ich da nicht übers Ziel hinausschieße. Ganz und gar nicht. Das wäre für mich der erste Schritt in die richtige Richtung, aber auf gar keinen Fall übers Ziel hinaus. Da hätten die Banken die Möglichkeit, für die Realwirtschaft noch Kredite zu schöpfen, sprich einen Kredit an ein Unternehmen für irgendeine Investition, das oder ein Häuslebauer oder Konsumkredit oder irgend sowas. Das wäre zulässig, aber jeder, der irgendwelche Wertpapiere kauft, muss die vollständig mit eigenem Geld kaufen. Ja, dann könnten die sowieso nur in der Realwirtschaft Geld schöpfen und damit Geld verdienen. Und in der Tatsache ist es so, dass man sieht das, was da passiert, nämlich Folgendes, allein schon mit diesem Trick, dass Staatsanleihen kein Eigenkapital brauchen, dann wenn du zu denen kommst und du hast eine Bank, die du vermutest als etwas klamm zu sein mit dem Eigenkapital, dann kommst du, obwohl du 100% Sicherheiten hast, lassen sie dich nicht über die Kreditlinie hinausgehen. Und ich vermute, die wollen nicht zugeben, dass sie klamm an Eigenkapital sind, weil dann müssten sie sozusagen erhöhte Eigenkapitalrückstellungen haben und mit dem Eigenkapital tun sie lieber spekulieren. Zum Beispiel mit Staatspapieren, weil für die müssen die keine Eigenkapital machen oder ganz wenig. Das mit dem nur mit eigenem Geld ist natürlich dann ein Problem, wenn die Banken sich ihr Geld selbst schöpfen, indem sie in irgendwelchen Dreiecksgeschäften, das haben wir ja mal irgendwo im Wiki dokumentiert, oder der Patrick, glaube ich, damals noch, wie einfach es ist, wie Banken sich gegenseitig Eigenkapital schaffen. Wenn das sozusagen als Hintertür offen bleibt, hilft das alles nichts. Das klappt ja dann gerade nicht mehr. Das heißt, wenn du Beteiligungsrechte kaufst, die musst du dann, kannst du nicht durch Kredit finanzieren, sondern die musst du mit vorhandenem Geld finanzieren. Das ist der entscheidende Punkt. Nur praktisch ein erster Schritt wäre Geldschöpfung nur für die Realwirtschaft, für reale Güter. Und in dem Fall wären auch Immaterialgüter, wären dann auch reale Güter. Wo ziehst du da genau die Grenze? Wenn der Kredit dazu dient, eine reale Investition zu tätigen, praktisch Betriebsmittel, Investitionen, Gebäude, Anlagevermögen für die Unternehmen, um die Produkte zu produzieren. Für Konsumkredite der Bevölkerung, für Kredite an den Staat und so weiter, praktisch das wäre dann die Grenze. Wie ist es mit Optionen, die Unternehmen brauchen, um zum Beispiel ihren Rohstoffpreis abzusichern? Ist sowas schon außerhalb deines Bereichs? Wäre schon außerhalb. Das Ziel ist ja, die Derivatbildung einzuschränken, weil die Derivatbildung ist dieses Hütchenspiel. Aber siehst du nicht auch ein, dass sozusagen die erste Ableitung eines Realproduktes immer noch einen Sinn macht, also auch noch einen Bezug zum Realprodukt hat? Das Problem besteht ja darin, dass wenn du die erste Ableitung mit dazu nimmst, dann warum nicht die zweite? Und ich sehe da ein ganz großes Problem. Und es ist ja nach wie vor ist es ja möglich, dass dann ein Kredit von Nichtbanken kommen. Verstehst du, der entscheidende Punkt wäre Kreditvergabe, die mit Geldschöpfung verbunden ist, die gibt's nur für die unterste Ebene. Dann wäre es nach wie vor möglich, dass praktisch eine Nichtbank einer anderen Nichtbank einen Kredit gibt. Dann erhöht sich aber die Geldmenge nicht. Ja, ich glaube halt, der Einfluss auf die Realwirtschaft wäre zu groß, wenn du die erste Ableitung sozusagen schon abhakst und sagst, das ist schon Finanzwirtschaft. Solange man einen Bezug zur Realwirtschaft oder zu einem realen Produkt nachweisen kann, wäre das für mich so ähnlich, wie wenn du für einen Kredit ein Realgut als Pfand hinterlegst. Also die Grenze zu ziehen ist wirklich nicht so leicht. Ja, man kann zum Beispiel reale Häuser bauen. Wenn dann ein großer Immobilieninvestor auf die Idee kommt, tausende reale Häuser zu bauen, wo aber eigentlich klar ist, dass die doch nicht vermietet werden, dann kann es genauso zu einer Kreditblase kommen, wie wir gesehen haben in Spanien zum Beispiel, was genauso in Bankenkrisen führt. Und hier ist tatsächlich die einzige Möglichkeit, das festzustellen, oder eine Möglichkeit, das festzustellen, wäre eben so etwas über eine zentrale Finanzaufsicht zu überwachen. Und dafür haben wir in Deutschland zum Beispiel, also zumindest in dem Privatbereich, man kann das durch entsprechende Eigenkapitalvorschriften des Bauherrn gut in den Griff kriegen. Ne? Also bei uns geht man selten über 60, also bis 80%. Man kann die Sicherheiten, man kann auch einen Immobilienmarkt sagen wir so dämpfen, indem man sagt, die Wertentwicklung der Vergangenheit, wenn sozusagen je älter, desto höher kommen die in die Gewichtung rein. Das ist aber nicht das Problem. Wir sollten nicht zu viele Probleme auf einmal haben. Das Problem sind in der Tat die Geldschöpfung für Derivate und für den Eigenhandel. Und nur zu deinem Einwand, Piratus, dass man schon die erste Stufe, nein, bereits bei der ersten Stufe kannst du dir Banken draußen lassen. Denn jeder, der seine Rohstoffeinkäufe absichern will, steht gegenüber einem, der seine Rohstoffverkäufe absichern will. Und das war eigentlich der Ursprung des Warentermingeschäftes. Der war damals, ob es Schweinehälften waren oder Getreide, der war damals komplett durch Realwirtschaft gedeckt und erst nach und nach durch die bessere Technik sind die Leute drauf gekommen, dass man mit dem Zeug handeln kann, auch ohne die Waren jemals beabsichtigt gehabt zu haben, zu kaufen. Und was spricht dagegen, dass man einfach sagt, die Bank von mir aus minimal im Prozent-Promille-Bereich kann Tagesschwankungen ausgleichen, aber sie kann im Buch nicht mehr als so und so viel Promille ihres Eigenkapitals als Eigenhandel führen. Dann steigt das oder es fällt, dann gibt es halt mehr Schwankungen. Ja, aber die Leute sind sozusagen für die Rohstoff- oder Währungsabsicherung selber verantwortlich. Ich habe meinen Banker gefragt und er sagt, ja, die versuchen immer, also wenn ich meine Dollars absichere, dann versuchen die einen Gegenpartner zu finden. Und wenn sie es nicht finden, gehen sie ins Risiko. Ja, aber man kann sie zwingen, gleich einen Gegenpartner zu finden. Als bloß kurz Zwischeneinwurf. Wir haben bereits für den letzten für den vorvorletzten Bundesparteitag eine Liste an Finanzmarktregulierungen vorgeschlagen. Da geht es auch dezidiert genau um diese Themen. Da haben wir bereits einen Vorschlagskatalog und da ging es auch genau darum, dafür zu sorgen, dass ein definiertes Grundgeschäft die Basis für eine Absicherung sein muss und dass das Ganze immer nur zwischen zwei Partnern stattfindet und damit dieser Realitätsbezug garantiert wird, insbesondere bei Nahrungsmittelkontrakten und anderen Sachen. Das nur hier als Lesetipp in Zeile 114. Ich glaube, da kann man einiges rausziehen und zur weiteren Information haben. Zeile 114, wo? Ups, sorry. Wäre das nicht eine super Basis, das jetzt noch ein bisschen aufzupeppen und das dann mal der Julia zu schicken? Ja, das ist ja das, was wir Ewigkeiten durchgekaut haben, damals, als der Jens noch mit von der Partie war, der von der Perspektive der als Bundesbanker eben geschrieben hat, das wären sinnvolle Maßnahmen, um eine tatsächliche Stabilität in die Börsen- und Schattenbanksysteme reinzubringen. Und das ist im Prinzip ein Rundumschlag, der im Prinzip diese ganzen Problematiken behandelt, die durch ein Trendbanksystem auch gelöst werden sollen, was nicht funktioniert. Und warum das nicht funktioniert, das hat der Jens damals sehr, sehr überzeugend ausgeführt. Und insofern würde ich vorschlagen, unseren Vorschlagskatalog, den wir da ausgearbeitet haben, wie du sagst, noch einmal aufzupeppen und den dann der Julia beziehungsweise auch der grünen Fraktion zukommen zu lassen, damit die damit politisch arbeiten können. Darf ich nochmal eine ganz andere Idee mit einstreuen? Da war ja neulich diese Sendung Der Banker und der hatte die Bemerkung gebracht, dass heute die durchschnittliche Halterate von Aktien 22 Sekunden beträgt. Und da bin ich auf eine Idee gekommen, wie man ganz, ganz massiv einen Eingriff und das Problem dadurch reduzieren könnte. Und zwar, wenn man sagt, stimmberechtigt sind nur diejenigen, die ihre Aktien länger als ein Jahr halten. Und dadurch würde nämlich alle, die nur spekulieren wollen, die hätten keinen Einfluss auf das Unternehmen. Und das würde natürlich ganz massiv dazu beitragen, dass die Leute wieder langfristiger denken. Und so, das wäre vielleicht eine innovative Idee, die man mit reinbringen könnte. Nur als Beispiel, in der gleichen Sendung wurde gesagt, bevor dieses mit diesem Speed Trading und so weiter das begonnen hat, war die durchschnittliche Haltedauer 4 Jahre und heutzutage 22 Sekunden. Es ist jenseits. Ich höre nichts mehr. Also, Julian, das liegt an dir, wenn du nichts hörst. Ich meine, ich glaube, diesen Zockern geht es überhaupt nicht um irgendwelche Stimmrechte. Diese Ebenen, wo es wirklich darum geht, Stimmrechte auszuführen, halten die Aktien eh länger als so kurz. Und es gibt ja auch allein schon eine Frist zur Einladung. Also meistens ist die Einladung zu irgendwelchen Hauptversammlungen ja irgendwie, läuft ja 6 Wochen im Voraus oder so. Und zu dem Zeitpunkt werden halt die Einladungen verschickt. Also von daher, ich weiß nicht, ob das wirklich so einen Effekt hat. Aber unabhängig davon wäre es sicherlich eine gute Idee, einfach vielleicht ein Gesetz zu schaffen, was einfach die Haltezeit irgendwie festlegt. Meinetwegen auf 2 Tage, das würde die Sache schon sehr entschleunigen. Um es um kurz Dirk Müller an dieser Stelle zu zitieren, es würde vollkommen ausreichen, das auf eine Minute als Minimum festzulegen, um einen Großteil dieses Schwachsinns auszuschalten. Bereits eine derartig kleine Einschränkung würde bereits sehr großen Effekt haben. Schulem, bitte. Ja, es tut mir leid, dass ich meinen beschränkten Verstand einbringe. Nach meinem Dafürhalten sollte die AG keine Sekunde mit dem Hochfrequenzhandel sich den Kopf zu brechen. Das ist ein Problem der Übervorteilung von Marktteilnehmern, die mit Aktien spekulieren, durch Leute, die bessere und schnellere Computer haben und näher am sozusagen am Börsengeschehen. Das geht, es ist volkswirtschaftlich dermaßen belanglos. Keine einzige Krise ist durch Hochfrequenz ausgelöst worden. Keine einzige staatliche Intervention ist durch Hochfrequenz. Und wenn irgendwann einmal in 10 Jahren irgendwo die Aktien zusammencrashen wegen irgendeines technischen Defekts um 10-20%, das juckt uns nicht. Das soll die Händler jucken. Also nochmals mein Pepitum. Nach meinem beschränkten Verständnis ist wieder Hochfrequenzhandel hochgejubelt aus demagogisch-populistischen Gründen und hat null Einfluss auf die, zumindest unmittelbar auf die Finanzstabilität. Da unterscheiden wir uns ganz grundlegend. Würde beispielsweise ein Rechner nicht in der Geschwindigkeit rechnen, wie er es tut, sondern praktisch pro Sekunde nur eine Operation, könnten wir uns hier gar nicht so unterhalten. Und das ist meines Erachtens so, in dieser Analogie muss man das sehen. Ab einem bestimmten Punkt wird Quantität zur Qualität. Das heißt, du kriegst ein ganz neues System, ein ganz neues Verhalten. Und das ist meines Erachtens der entscheidende Punkt, dass durch diesen Hochfrequenzhandel beziehungsweise durch die totale Beschleunigung insgesamt, dass du dieses nachhaltige und langfristige Denken praktisch, das wird ad acta gelegt. Zur Unterstützung von dem Argument, zur Unterstützung von dem Argument von Arne. Also es ist ja so, dass dort keine Handelsentscheidungen von Menschen getroffen werden, sondern schon der Computer trifft die Entscheidungen anhand von Modellen. Und dann haben wir sozusagen vernetzte Computer, die sich gegenseitig, also Rückkopplungen über die Modelle, die dort eingeprogrammiert sind, bilden. Etwas, was völlig ohne Zutun, ohne menschliches Zutun, zumindest in diesem Minutenbereich stattfindet. Entschuldigung, wenn jemand nach Bad Wiese ins Casino geht und hat bei sich ein sehr schlaues Computer, wo er dauernd die Ergebnisse rausgibt und dann zockt er, weil er das von mir aus... Schulem, du bist wieder extrem abgehakt. ...eine gewisse Schräge des Roulettes aus, ganz langsam. Es ist ein Casino-Phänomen. Oh. Ist besser? Nicht wirklich, aber das mit dem Casino-Phänomen haben wir verstanden. Und das Thema, da nur ganz kurz, da bin ich draußen und da mische ich mich nicht mehr so viel ein. Das Thema ist doch der Vorschlag von Giegold und das hat mit dem Hochfrequenzhandel an sich nichts, zumindest nicht unmittelbar zu tun. Vielleicht sollte man zu dem Thema zurückkehren. Das halte ich für eine sehr gute Idee. Gibt es dazu Gegenrede? Ja, also ich denke, das gehört schon mit zum Thema, weil also zusätzliche Kritikpunkte, es geht ja um Finanzmarktregulierung und der Vorschlag, Geschäfte sozusagen auf sekündlich zu takten, ist halt ein Vorschlag, zu dem ich mich jetzt erstmal also persönlich nicht äußere und den sollten wir schon auch abstimmen. Ja, dann hau den doch einfach mal rein als zusätzlichen Kritikpunkt. Also ich sehe, ja gut, ich gehe jetzt gerade nochmal das durch, was wir damals in der Finanzmarktregulierung alles vorgeschlagen haben. Da sind ein paar Sachen drin, die ebenfalls Probleme darstellen innerhalb dieser Regulierung, die man auch bedenken sollte, insbesondere bei den Spekulationsrisiken. Also wenn ihr den Punkt 6 dort anschaut auf dieser Liste, da ist ja im ersten Punkt geschildert, dass die Trennbalkenregelung zu schwach ist. Also soll der Eigenhandel und komplett unterbunden werden, der in eigenen Namen für eigene Rechnung erfolgt und nicht durch Kundengeschäft ausgelöst wird. Im Prinzip das, was wir jetzt diskutiert haben. Und das soll verpflichtend für alle in Deutschland tätigen Banken und Versicherungen, Schattenbanken und Hedgefonds angewandt werden. Mit der Zusatzoption zur effektiven Regulierung als Vorbildmodell für ganz Europa, mit diesen Doppelregulierungsgeschichten, die noch vorgeschlagen wurden, weiter unten im Text. Weil dadurch zwingst du durch die Größe des Finanzstandorts Deutschland ganz Europa nachzuziehen, ohne dass du das irgendwie diktatorisch aufoktroyieren musst. Und das halte ich, die Herangehensweise ist einfach wesentlich schlauer und dazu sollte man auch so sich ein bisschen Gedanken machen. Ja, also ich habe es mit dazu geschrieben, genau diese Hinweise auch mit abzustimmen. Also ich finde die auch ganz klasse beim Überfliegen. Da ist zum Beispiel auch die Finanztransaktionssteuer drinne, die auch eine Sekundentaktung obsolet machen würde, weil dadurch genau das teuer gemacht wird, nämlich der Milli- oder Mikrosekundenhandel. Und die ist ja sowieso, also die halte ich so oder so ganz für eine gute Sache. Aber die Minute, ich bin mir nicht sicher, ob die Minute schon das Problem bringt. Ich finde, man sollte das schon noch deutlicher hochsetzen. Ja, aber das ist ja insofern unproblematisch, wenn du da noch die Tobin-Steuer drauf hast. Dann müssen die Margen relativ groß sein und innerhalb von Millisekunden kriegst du bei der Steuer auf den Umsatz nicht genügend Marge zusammen, dass sich das tatsächlich lohnt. Insofern wäre das schon eine effizientere, intelligentere Methode, das zu unterbinden. Denn damit würdest du einen Großteil des Gewinns zum Wohl der Allgemeinheit abschöpfen und dann wäre es ja wieder unproblematisch. Ja, das wäre der andere Ansatz, dass man einfach eine Transaktionssteuer macht, die nicht in Form einer Mehrwertsteuer ist, sondern einer Bruttoumsatzsteuer. Das würde natürlich auch die Sache erheblich einschränken und die so hoch sein sollte, dass dieses ganze kurzfristige Denken, um Bruchteile von Zinsmargen zu realisieren, dass die gestoppt werden. Der Vorteil wäre natürlich auch, dass du überhaupt keine Leit- von Zeitkontrolle brauchst, weil sich der optimale Zeitrhythmus dann von selbst einstellen würde. Und du hättest sogar noch mit der Steuer selbst, die du ja auch erhöhen kannst, immer noch ein Regulativ genau auf diese Zeit zu wirken. Ja, ich glaube, das ist sogar aus meiner Sicht aufgrund deiner Argumente auch der bessere Ansatz, dass man nicht sagt, Sekundenhandel verbieten, sondern das Ziel muss die Transaktionssteuer sein. Was meines Erachtens auch noch ein wichtiger Punkt wird, dass man sagt, Wetten auch als Wetten behandeln. Praktisch, wenn jemand ganz normal mit Lotto, Toto und weiß ich was macht, der zahlt seine 40-50% oder ich weiß jetzt nicht, wie viel sind, oder 30% Wettsteuer auf die ganzen Umsätze an der Börse, wo die Welt auf dem Spiel steht, da ist es nicht der Fall. Und ich finde, Wetten sollten als Wetten behandelt werden. Das wäre eine andere Möglichkeit. Insbesondere, was du halt machen kannst, ist die Idee, weil du musst das auch progressiv zu einer internationalen Norm hinbiegen. Und da ist der Vorschlag einfach dieser Doppelregulierung quasi, dass inländische Banken bei nicht genehmigten Produkten in Deutschland das doppelte Eigenkapital reservieren müssen. Als ein Beispiel. Dadurch würdest du schon einen Großteil unterbinden, ohne dass du das jetzt mit endlos Verboten und wahnsinnig viel Kontrolle einhergehen lassen musst. Also das ist einfach von der Herangehensweise auch durchdacht. Deswegen würde ich sehr stark empfehlen, dass wir eben dieses Maßnahmenpaket an die Europa-Leute herantragen. Also wir haben da ein Jahr dran gearbeitet und ich glaube, es hat ungefähr 5 Jahre gedauert, bis Jens die Rohfassung davon fertig hatte. Also das ist wirklich in allen Aspekten durchdacht. Deswegen wäre es gut, wenn wir da die Julia mal briefen könnten und das vielleicht auch an den Sven Giegold herantragen können, um da einfach politische Wirkung in Europa entfalten zu können. Ja, finde ich. Ach, tut's erst. Ja, finde ich eine gute Idee. Also ich denke, das lohnt sich wirklich, sich da vorzubereiten, das professionell irgendwie anzugehen. Hat da jemand eine Idee, wie man das aufzieht? Wollen wir diesen Artikel zuerst einmal als AG-Meinung abstimmen zum Beispiel? Das wäre doch eine Idee. Ja, ich würde vorschlagen, dass wir den ganzen einmal komplett durchgehen. Meinetwegen nächste Woche mal, dass wir uns hier hinsetzen und das mal durchsprechen, einmal komplett und dann halt abstimmen drüber. Müssen wir jetzt nicht unbedingt zur AG-Meinung machen. Könnte man, es wäre mir aber egal in dem Fall. Hauptsache, wir besprechen es nochmal durch. Nicht, dass wir jetzt irgendwie was einfach schlucken, was hier auf Gutglauben vor einem Jahr entstanden ist. Also ich kann nur sagen, wie der Widerstand vor einem Jahr war, das hatte extrem breite Zustimmung bei allen, die sich beteiligt haben und auch alle, die da nachher nochmal drüber geschaut haben. Insofern nochmal drüber schauen auf jeden Fall, damit man es aktiv im Wissen mit drin hat, dass man auch die Leute informieren und briefen kann, die vielleicht Nachfragen haben. Das auf jeden Fall, das ist sinnvoll, aber von der Mehrheitsmeinung her, glaube ich, ist das ziemlich gedeckt. Aber wie gesagt, nochmal drüber gehen, ja. Ja, ich meine da auch so ein bisschen das mit einbauen, was wir jetzt hier gerade noch besprochen haben und was wir als Punkte neu dazu gewonnen haben, wenn die noch nicht schon da drin enthalten sind. Wie gesagt, ich habe es gar nicht gelesen, also von daher ist es jetzt sozusagen eine Blanko-Kritik, dass wir das einfach noch mit einbauen und dann das, wenn das fertig ist, so komplett den in die Hand drücken, die Wiki-Seite. Gerne. Ja, AMT, kannst du nochmal das Papier von Jens durch die Mailinglist jagen, also den Link. Das ist selbstverständlich, das ist überhaupt kein Problem. Ich habe ihn auch reingestellt. Also der steht jetzt auch auf der Protokollseite in Zeile 114. Ja, ich kann von dort nicht springen. Ich bin da gehemmt. Entschuldige, 122 inzwischen. Ist egal, also wenn du mal, oder kannst du es mir privat schicken. Ja, selbstverständlich, ist überhaupt kein Problem. Ich schreibe es dann auch rum, damit wir das nächste Woche dann behandeln. Ja, also ich habe den Artikel auch vorher noch nicht gelesen gehabt, aber ich muss sagen, so beim Überfliegen, das geht weg wie Butter und also ich musste nur nicken. Sehr gut, also sehr gute Sache. Und ich denke, also jetzt wir sollten das wirklich in der Art und Weise, die Abgeordneten, auch unsere eigenen, haben wenig Zeit. Gerade Julia ist überhaupt nicht Expertin auf dem Gebiet. Und wir sollten uns wirklich überlegen, wie wir da geschickt hingehen, um dort Gehör zu finden. Ja, aber da wäre auch genau diese Herangehensweise jetzt ideal. Wir schaffen also einen Extrakt in einer Wiki-Seite und den kommunizieren wir dann an Fraktionen und wer immer es auch interessiert. Klingt gut. Ja, also ich denke, es hat immer nochmal einen Vorteil, dort eine Telefonkonferenz zum Beispiel dort mündlich nochmal, um sicher zu gehen, dass es nicht nur der Referent gelesen hat. Ja, also es ist dann halt meistens so, was irgendwie als Schriftstück irgendwo landet. Ja, aber dann laden wir doch ein zu einer kleinen Mumble-Beratungskonferenz, falls Fragen sind. Hört sich gut an, ja. Oder wie ist denn das? Hat die Julia eine Sprechstunde im Mumble eigentlich? Ich habe sie hier nie gesehen. Ich habe sie mal in der AG Europa gesehen. Also ich glaube nicht, dass es irgendwas Offizielles gibt, aber da finden wir schon einen Weg. Und ja, und dann ist auch immer noch Vorteil, wenn man dort sozusagen Dritte das dort von anderen Gruppen irgendwie querlesen lässt. Also das ist ja durchaus etwas, was ganz breiten Konsens gewinnen könnte. Jetzt auch Leute, die Experten in dem Bereich sind oder so. Gerne, sobald, also wenn wir Experten kriegen können, die sich das von uns mal anhören, wie gesagt, also das ist sehr weitgehend durchdacht von jemand, der sehr lange Controlling bei Banken und Bankenaufsicht gemacht hat. Also wie gesagt, das ist so lückenlos, wie es irgendwie momentan geht. Und es ist schon zigmal drüber poliert worden, dass es auch allgemein verständlich ist. Wir können es auch noch fachchinesischer formulieren. Die alten Sachen haben wir noch. Und wir können es natürlich auch über Facebook und so laufen lassen und da hören, wie die Leute darauf reagieren. Wie meinst du Facebook? Haben wir eine eigene Facebook-Seite? Geile Frage. Ja, schon seit ganz, ganz, ganz langer Zeit. Erfährt endlich was Wesentliches, also zumindest Versteinertes. Wir sind bei dir. Wir können auch eine Anzeige in der Bild-Zeitung schalten. Das ist die Zielgruppe. Also Schule, wenn du Zugang zu Facebook hast, dann gib mal dort such mal die Gruppe Geldsystempiraten. Kannst du dann beitreten? Ja gut, ich schaffe nicht dann mal in meinen eigenen Facebook reinzukommen. Okay, wollen wir die Abstimmung irgendwie noch mal 10 Sekunden für die Abstimmung geben? Ist ja nur vorläufig und dann zum nächsten Thema. Oh, ich habe überhaupt noch nicht abgestimmt. Ich gebe 2 Minuten für die Abstimmung und dann. Also Abzeile was, 84 oder wie? Nee, 92. Genau, Abzeile 92 bis Zeile 120. Und ich würde noch mal sagen, Zeile 122 schreibe ich noch kurz rein, dass wir diesen Vorschlag von uns diskutieren und für nächstes Mal auf die Agenda setzen und da möglichst viele Leute einladen, sich dazu weiter zu informieren in der nächsten Mittwochssitzung. Arne, nochmal kurze Frage zu deinem Punkt in Zeile 99. Gibt es nicht irgendeinen Grund, warum man noch Geldschöpfung außerhalb der Realwirtschaft betreiben müsste? Es gibt nicht mal einen Grund innerhalb der Realwirtschaft durch das Bankensystem. Das wäre für mich nur der erste Schritt in die richtige Richtung und würde gleichzeitig eines der ganz großen Probleme lösen. Verstehst du, du kannst sagen, Geld ist ein Produkt des Rechtssystems. Und warum sollte, nur weil die Produktion in Anführungszeichen nichts kostet, es kostet die gesamte rechtliche Infrastruktur, sind die Kosten, warum dann die Gewinne privatisiert werden sollen, sondern nicht dort zurückfließen, wo sie auch hingehören, nämlich zum Staat. Und du kannst die ganzen Einwände, dass kein Geld da wäre und so weiter, ist Quatsch. Es ist immer Geld da zum gegebenen Preis. Ja, ich denke halt auch, dass es, also aus meiner Sicht ist das Hauptproblem eher die Verteilung und Umverteilung dieses Geldes. Die Entstehung an sich sehe ich jetzt mal nicht als Kernproblem. Natürlich ist diese Art der Entstehung, wie sie aktuell läuft, ideal, um das System schön lange laufen zu lassen und möglichst lange umzuverteilen. Aber gut, wie gesagt, das System ist jetzt schon so lange umverteilt. Da gibt es ein anderes, größeres Problem aus meiner Sicht. Der Punkt ist auch noch der, was vielleicht die Sache attraktiver macht. Man könnte vielleicht damit einen Keil in den Bankensektor treiben, indem man praktisch sagt, alle diese Banken, die sich noch um die Realwirtschaft kümmern, die haben noch gewissermaßen dieses Privileg und die anderen nicht. Und dann, um dadurch dann den Vorschlag vielleicht ein bisschen besser durchzubringen. Aber aus meiner ganz persönlichen Sicht, genauso wie nicht jeder einfach zu seinem Drucker gehen kann und sich irgendwelches Bargeld drucken kann, dürfen sollte, genauso gilt es für Giralgeld. Der Unterschied zwischen Giralgeld und Bargeld ist lediglich die Art des Nachweises. Da kommen wir ja gleich noch drauf. Haben wir noch Ich würde dann mal die Abstimmung schließen. Möchte noch jemand abstimmen? Ja, ich bin ganz unten noch. Ich habe jetzt so viel gequatscht. Ich habe noch zwei Fragen, aber ich trage mich noch ein. Das verändert nichts mehr. Gut, dann passt das. Ich würde das jetzt einfach mal so stehen lassen mit den Plussen. Das können wir dann im Anschluss bereinigen. Ja, bitte, Pirat vom See. Ah, du wolltest nichts sagen, okay. Hallo? Doch, schon? Deine Lippen waren gerade rot. Was, ja, hört man mich? Ja. Was ja dysfunktional ist, ist die Verteilung von Vermögen bzw. Kapital. Kapital ist, wenn ich mich nicht irre, das, womit man Dienstleistungen erbringen oder Waren produzieren kann. Das heißt zum Beispiel, wer dekapitalisiert ist, kann nicht arbeiten. Und Geld ist das, was zum Beispiel der Staat einfach, wenn der Staat Geld braucht, dann macht er einfach Schulden und er macht dann die unsinnigsten Projekte davon. Also das Kapital oder Vermögen ist dysfunktional verteilt. Möchte ich eher als Frage verstanden wissen. Das wäre schon eine sehr schöne Überleitung zum nächsten Tagesordnungspunkt, denn das wäre quasi genau der Inhalt, der dort diskutiert wird. Deswegen würde ich das einfach auf den nächsten Top noch kurz verlagern. Da geht es dann genau dazu. In diesem Sinne würde ich auch vorschlagen, das so hinzunehmen. Ich würde eine Einladung schreiben und alle bitten, die Leute kennen, die Zugang zu Europaparlamentariern haben und Leuten, die in verschiedensten Ämtern bereits sitzen, von uns mit einzuladen, einmal dezidiert die Finanzmarktregulierungsvorschläge durchzugehen, das Ganze nächste Woche und da groß einzuladen. Wer könnte da spezifisch Leute ansprechen? Nochmal kurz zurück, ich habe es jetzt noch nicht, wir wollten noch als nächstes erstmal die Wiki-Seite hier überarbeiten und da eventuell noch Punkte dazu hinzufügen, oder? Bevor wir jetzt Leute dazu einladen, oder? Können wir auch machen, dann machen wir nächste Woche eine ganz intensive Arbeitssitzung genau zu diesen Thematiken. Und dann laden wir ein für die Woche drauf. Ja, also das war das Thema für zu wichtig und man muss mehr Kenntnisse sie reinholen und das Papier von Jens muss von uns allen vermutlich durchgelesen werden, bevor wir weiterreden. Im Übrigen, der Jens ist jetzt in Frankfurt bei der Bankenaufsicht, ne? Ja, den habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen, aber gut, der hatte am Ende sowieso keine Zeit mehr, aber wir haben all seine gesamten Unterlagen und ich war in jeder Sitzung mit dabei, also ich kann das, was er da formuliert hat, auch wiedergeben. Das sollte funktionieren. Thomas, was denkst du? Jetzt hast du dich stumm gestellt. Ah, ich glaube, das war eher ein Zeichen für uns. Ja, also mein Vorschlag wäre, dass wir dann zur nächsten Mittwochssitzung dann das gelesen haben alle und dass wir dann uns darüber unterhalten. Da machen wir einfach einen Top draus. Genau. Mal per Akklamation bestätigen, oder? Jo, dann schreibe ich im Anschluss an die Sitzung nochmal die Einladungen alle raus. Und dann würde ich vorschlagen, dass wir zum nächsten Top übergehen. Gibt es Gegenrede? Gut, wunderbar. Weiterarbeit bei der Vision. Ich habe jetzt die Vision gar nicht verlinkt, sondern ich habe die Weiterarbeit an einem konkreten Projekt innerhalb der Vision vorgeschlagen, und zwar zu den Definitionen des Begriffs Kapitalismus auf der Wiki-Seite. Ich gebe euch mal ein paar Minuten, um das durchzulesen. Kleiner Hinweis, das, was insbesondere neu ist, ist das Menschenbild im Kapitalismus. Das wurde unten noch von Knut ergänzt. AMT, ist es das, wo steht es im Einleitungstext? Weil den habe ich bei mir fix, könnte ich jetzt abrufen. Ist es im Das ist schon die fertige Wiki-Seite. Im Einleitungstext steht es nicht. Da steht der Link drin, aber der heißt Kapitalismus. Hast du die Zeile, wo es im Einleitungstext steht? Du kannst doch einfach in den Mumble-Chat gehen, mich jetzt gerade verlinkt. Von dort kann ich nicht rüberspringen. Dann kann ich es nochmal... es ist auch gepostet im Pad. In unserem Pad, im Pad 14? Pack ihm den Link mit in die Mail, die du schicken wolltest. Ja, in Zeile 129. Und ja, ich schick's dir auch noch auf die Euro-Krise. Okay, danke. Soll ich es dir jetzt zum Lesen schon auf die Euro-Krise schicken? Dann mache ich das kurz. Ja, gute Idee. Ich habe es noch nicht genau verstanden, um was es in dem Top geht. War das jetzt nur eine Info für den Link oder was war die Intention? Ich bitte um Durchlesen der Definition von Kapitalismus zu dieser Wiki-Seite. Ich bitte um konstruktive Kritik, Bestätigung, was auch immer euch dazu einfällt. Und Ideen, wie man das noch weiter ausformulieren kann. AMT, hast du mir die Mail geschickt? Jetzt gerade. Es ist der obere Link. Der untere Link geht auf die Finanzmarktregulierung. AMT, mich würde mal interessieren. Definiert mal Kapitalismus in zwei Sätzen oder mit ein paar Begriffen. Was sind deiner Meinung nach die notwendigen und hinreichenden Eigenschaften, die Kapitalismus definieren? Das ist immer das Problem, das auch von verschiedenen, was ja auch in der Presse immer diskutiert wird, ist, dass wenn Leute den Kapitalismus kritisieren, sie immer vollkommen andere Definitionen ansetzen, um Kapitalismus zu beschreiben. Die Komponenten, um es zu versuchen, in zwei Sätzen darzustellen. Ich probiere es mal. Es ist eine Serie von Produktionsschritten innerhalb von einer arbeitsteiligen anonymen Großgesellschaft. Damit verbunden sind die Teilzwischen- und Nachfinanzierungen all dieser notwendigen Arbeitsschritte, also der gesamte Komplex der Kontraktschulden, die damit einhergehen. Es ist ein komplexes Abhängigkeitsverhältnis zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, zwischen Kapitalisten, Finanziers und allen Teilnehmern am Arbeits- und Kapitalmarkt. Es ist eine Produktionskette, die entsprechende Probleme für Nachhaltigkeit und sprich Ressourcenschonung und so weiter darstellt und Umweltschutz. Und es ist ein System, das von inneren Widersprüchen geprägt ist, weil es ein permanentes Spannungsverhältnis zwischen den einzelnen Akteuren gibt, die notwendig komplex beschrieben werden durch verschiedene Aspekte der von Spieltheorie. Und das ist deswegen ist es sehr schwierig, eine Definition zu finden, wo all diese Aspekte von Kapitalismus tatsächlich in einer Definition so vorkommen, dass man ihn tatsächlich wirklich mal in seiner Gänze greifen kann. Und das ist eben der Versuch dieses ersten Artikels mit der Überschrift Kapitalismus bis zu siehe unten Motivation der Akteure, einfach all diese Aspekte mal in eine Definition reinzubringen, so dass man wirklich den Begriff von allen Seiten zu fassen kriegt. Das ist im Prinzip der Versuch dieses ersten Kapitels. Ich versuch's mal mit 4 Begriffen zu machen, die meines Erachtens notwendig und hinreichend sind. Der erste Punkt ist meines Erachtens, um ein kapitalistisches System zu haben, du hast Eigentum an Produktivvermögen. Der zweite Punkt ist, du hast Beteiligungsrechte untereinander, um eine Verkettung dieses Produktivvermögens zu bekommen. Der dritte wichtige Punkt ist, du hast Vertragsfreiheit unter den Beteiligten. Und das vierte Punkt ist Gewinnabsicht. Den könnte man sogar wegstreichen. Das heißt, die ersten drei sind meines Erachtens notwendig und hinreichend für ein kapitalistisches System. Arne, du hast auch noch die Haftung. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist in der Vertragsfreiheit ja implizit. Praktisch Verträge müssen gehalten werden. Das ist das, was dich haftend macht. Kannst du drüber schauen bei den vier Punkten 131 bis 134? Beim zweiten Punkt bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich den getroffen habe. Also an der Vertragsfreiheit hängt natürlich sehr viel dran. Also die ganze Rechtssicherheit, die du jetzt angesprochen hast, muss natürlich auch vorhanden sein. Ist klar. Mein Reden ist ja immer, du brauchst eine entsprechende Gesellschaft, die schuldrechtliche Verträge wirkungsvoll gestalten lässt. Ich bin mit der Formulierung in 133 nicht einverstanden, die ich da genommen habe. Dankeschön. Damit beschreibst du allerdings die Bedingungen, unter denen ein Kapitalismus funktionieren kann. Damit beschreibst du noch nicht, wie Kapitalismus in den einzelnen Abfolgen dann tatsächlich stattfinden, was die Abhängigkeiten der Akteure untereinander sind im Rahmen von spieltheoretischen Ansätzen. Und das sind jetzt erstmal die Grundbedingungen, die du anlegst. Sehe ich das richtig? Mir geht es darum, ich bin ja ein bisschen mathematisch angehaucht, mir geht es darum, zum Kern der Dinge zu kommen. Diese Arbeitsteilung ist meines Erachtens, ergibt sich daraus, weil die, sagen wir, bei der Gewinnabsicht, du kannst sagen, alles, was du nicht jeden Tag machst, machst du nicht wirklich gut. Und was nicht wirklich gut machst, kannst du nicht effektiv machen. Und von daher gesehen, muss man meines Erachtens unterscheiden zwischen dem Verhalten eines Systems und seiner Wirkung eines Systems und das, und was sind die Kriterien, was sind die Bausteine, die eigentlich das System erst zu dem machen, was es dann sind. Die Idee dahinter ist die, wenn du die wirklichen Ursachen findest, dann kannst du auch wirkungsvoll ansetzen. Und beispielsweise ist die Vertragsfreiheit ist eines der ganz, ganz schwierigen und schwerwiegenden Probleme. Dann Eigentum an Produktivvermögen. Das ist auch eine der ganz großen Probleme. Man kann sagen, alles. Anne, darf ich dich kurz unterbrechen? Wollen wir nicht Produktivvermögen sagen, sondern Produktionsfaktoren vielleicht? Ja, gemeint ist praktisch, gemeint ist die Form von Vermögen, die dazu benutzt wird, um andere Güter herzustellen. Ja, das ist Arbeit, Boden, Kapital und neuerdings noch der technische Fortschritt. Nein, ich würde sagen, praktisch Arbeit würde ich jetzt da nicht dazu zählen, weil das sind diejenigen, die tendenziell über den Tisch gezogen werden, sondern es geht mehr um das Vermögen, das in einem Unternehmen ist. Genau, Produktionsmittel. Produktionsmittel, ja. Eigentum an Produktionsmittel, das ist vielleicht das bessere Wort. Also Produktionsmittel ist dann die Drehbank, ist die CNC-Fräse. Genau. Und da soll das Eigentum der Angestellte dran haben. Nein, das Unternehmen hat das Eigentum an diesen Produktionsmitteln. Es ist erstmal eine Beschreibung der Ist-Situation. Es hat noch nichts mit einer Soll-Situation zu tun an der Stelle. Es geht schlicht und einfach darum, wenn du einen Punkt weglässt, hast du kein kapitalistisches System mehr. Du kannst keinen Punkt hinzufügen, ohne dass du der nicht irgendwie überflüssig ist, weil es die Folge von den drei Punkten ist. Es ist im Grunde genommen die Dimensionen, die den Kapitalismus aufspannen. Wie lange hast du darüber nachgedacht? Das ist so, im Laufe der Jahre ist es so gewachsen. Destillat. Genau, ja. Ja. Du kennst meine Versuche ja immer, die Sachen bis auf den Kern runterzubringen. Ich kann da viel mit anfangen, habe aber allerdings immer das Problem, dass sie natürlich auch Interpretationsspielraum schaffen. Ja, je weiter du etwas runterbrichst, desto mehr Details lässt du fallen, die andere natürlich rein interpretieren können, und da kann viel schief gehen. Das ist natürlich ein Punkt, wo man jetzt gerade quasi diskutieren könnten und sollte. Für meine Begriffe, so wie ich die Begriffe definiere, verstanden haben möchte, Eigentum als juristischen Begriff, nämlich das Recht an Sachen. Das Recht an Sachen. Dann, oder auch das Recht jetzt an Rechten, praktisch alle, die aber mit dem Produkt, mit als Produktionsmittel eingesetzt werden müssten können. Das ist der erste Punkt. Beteiligungsrechte ist klar. Das heißt praktisch, du das Recht an einem Unternehmen kann gestückelt werden. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Und dadurch werden erst praktisch Ketten gebildet, die sich Unternehmen untereinander beeinflussen. Und der zentrale Punkt ist natürlich die Vertragsfreiheit. Weil in unserem System kann man sagen, kann jeder bis zur Sittenwidrigkeit unter und über den Tisch gezogen werden. Nein, Stefan, ich kann dich nicht hören. Kann irgendjemand den Stefan hören? Ups, jetzt ist er aus, sorry. Ich auch. Jetzt, ich habe jetzt gerade gehört. Der kann ich was kurz dazu sagen? AMT, wolltest du nicht eigentlich das kleine Kapitelchen, das Menschenbild im Kapitalismus heute behandeln? Oder habe ich es falsch verstanden? Ja, ich wollte erstmal wissen, wie es zu der Definition aussieht, die ich eben ganz oben versucht habe, um einfach mal zu schauen, können wir uns wirklich auf eine erweiterte Definition von Kapitalismus einigen, mit der man dann tatsächlich alle relevanten Aspekte und vielleicht auch schon mal die erste logische Ableitung dieser Grundaspekte so definiert, dass wir vom gleichen Tierchen sprechen und nicht jeder was anderes unter Kapitalismus versteht. Das ist im Prinzip der Versuch. Dann gibt es noch eine historische Herleitung und so weiter. Das würde ich dann in weiteren Abstufungen diskutieren. Wenn ich mit der Definition fertig bin, würde ich noch kurz zu dem springen und dann würde ich es für an Arbeitsteil für diese Sitzung in diesem Tagesordnungspunkt bewenden lassen. Also ich finde ja, das, was jetzt Arne hier uns liefert, diese vier Punkte, ist doch perfekt jetzt, auch für dich. Du kannst doch einfach mal den Text, den du jetzt geschaffen hast, hier auf der Wiki-Seite gucken, ob du wirklich außerhalb dieser vier Punkte, die er aufzählt, sozusagen ja Divergenzen findest. Also hast du in deinem Text Themen drin, die nicht von diesen vier Punkten abgedeckt sind? Weil dann könnten wir uns hier irgendwie auf diese vier Punkte einigen und schaffen sozusagen maximalen Konsens. Gerardo, plus eins. Mein Problem ist, dass was ich ganz gerne hätte, ist eine detailliertere Definition von dem Ganzen, dass eben dieser Interpretationsspielraum in Bereichen ist, wo man nicht mehr von unterschiedlichen Tierchen redet. Und das sehe ich bei Arnes Definition so nicht. Dann bitte ich dich, sag mir einen Punkt. Sag mir einen, den wichtigsten Punkt. Leg dich nicht mit Arne an, der denkt da sehr lange drüber nach. Nee, ganz kurz, wie gesagt, wenn dein Text sozusagen ausführlicher ist, weil du sagst, okay, er soll ausführlicher sein, dann ist das ja völlig okay. Also du kannst natürlich auch einen endlos langen Text schreiben. Die Frage ist jetzt, was du wolltest ja ein Feedback von der Gruppe hier. Genau. Mein Feedback wäre jetzt, versuch doch einfach diese vier Punkte sozusagen als Überpunkte reinzupacken und dann schmück sie aus, wenn du willst. Die Frage ist was ist deine Intention mit dem Text? Also willst du eine Mehrheitsmeinung hier schaffen? Dann persönlich wäre es mir lieber etwas konzentrierter lieber. Dann nochmal kurz eine Nachfrage an Arne. Welchen Vertragsfreiheit? Dann siehst du da bei Vertragsfreiheit, Arne, auch da so eine temporäre Überlassung oder Inanspruchnahme von Arbeitskraft, da ist sie da auch mit abgedeckt? Also, das ist auch ein ganz normaler schuldrechtlicher Vertrag. Der zählt natürlich hier genauso rein. Du hättest ein ganz anderes Wirtschaftssystem, wenn zum Beispiel wie in der Industrie, da gibt es ja Normen, die Schrauben, da kannst du nur bestimmte Schrauben in einer bestimmten Ausführung. Hättest du eine Wirtschaft, die diese Vertragsfreiheit nicht zulässt, dann hättest du schon ein ganz anderes Wirtschaftssystem. Hättest du kein Privateigentum an Produktionsmitteln, dann hättest du keinen Kapitalismus. Praktisch, du kannst sagen, das Privateigentum an Produktionsmitteln ist einer der ganz entscheidenden Faktoren, die Kommunismus vom Kapitalismus unterscheiden. Beteiligungsrechte hat auch ein kommunistisches System, dass ein Unternehmen Beteiligungen an anderen Unternehmen hat. Und Vertragsfreiheit gilt wahrscheinlich sogar in nicht kapitalistisches System. Das heißt, du könntest sagen, Kapitalismus und Kommunismus entscheidet sich an der ersten Frage, im ersten Punkt. Ja, ich werde mich auf jeden Fall mal um diese vier Punkte kümmern und würde jetzt zum anderen Punkt, zum Menschenbild übergehen, weil ich möchte langsam auch aus dem Arbeitsteil der Sitzung aussteigen. Deswegen lest euch mal durch, was der Knut zum Menschenbild im Kapitalismus geschrieben hat, und dann hätte ich ganz gerne Feedback von euch dazu. AMT, wo hat der Knut geschrieben? Im Pad oder im... Nein, auf der Wiki-Seite unten. Über Schlussfolgerungen für die Zukunft. Danke. Also ich finde den Absatz ein bisschen tendenziös. Wenn man wirklich über das Menschenbild im Kapitalismus schreiben will, finde ich das zu tendenziös. Ja, okay. Weitere Meinungen? Also ich finde, Entschuldigung, Arne, willst du was sagen? Das sagst du erst. Okay, danke. Also ich finde, dass der Kapitalismus überhaupt kein Menschenbild braucht. Die Punkte von Arne reichen völlig. Und man kann sagen, dass das Menschenbild in einer konkreten Zeit ist natürlich gesellschaftlich und durch die Machtverhältnisse, vor allem Beherrschung der entsprechenden Medien, gegeben. Aber es ist, bei dir entsteht der Eindruck, als ob Menschenbild sozusagen, das Menschenbild im Kapitalismus eine Konstante sozusagen, eine Art Naturkonstante ist, die stattfindet. Ich würde das Menschenbild, das Kapitel würde ich erstmal in ersten Anlauf, würde ich sagen, bis zur Überzeugung vom Gegenteil, würde ich streichen. Ich finde das einen guten Punkt. Also genau das hat mir gefehlt, nämlich dass es eigentlich unnötig ist. Vielleicht sollte man eher sagen, nicht Menschenbild im Kapitalismus, sondern Einfluss des Kapitalismus auf das Menschenbild. Ich glaube, jede Gesellschaftsform, jede Organisationsform begünstigt oder prägt oder fördert bestimmte Charakterzüge in Menschen. Und das glaube ich, kann man schon sagen. Und für meine Begriffe der entscheidende Punkt ist, der größte Einfluss ist den Kapitalismus, was denn der Einfluss des Kapitalismus ist auf das Menschenbild, dass er auch Machtstrukturen ausbildet. Dass es ganz dezidiert um Machtstrukturen geht. Das Zweite, was ich sagen würde, ich würde unterscheiden zwischen praktisch den Schafen und den Wölfen. Die Wölfe sind diejenigen, die den Kapitalismus prägen, und die Schafe ist die große Masse, die gar nicht verstanden hat, wo sie und wie sie eigentlich lebt. Und da würde ich dann schon einen Unterschied machen. Denn die Schafe sind... Die sind freundlich zueinander, die versuchen das Ganze noch menschlich zu machen. Aber von denen, die als Wölfe auftreten, da denke ich, geht schon einiges an Unheil hin. Nämlich Macht, Gewinnstreben, egal was es kostet. Das ist so ein bisschen ein Zug, der herausgebildet wird. Aber Arne, ist das nicht etwas, was dem Menschen eh innewohnt, nämlich, wenn man es ganz runterbricht, wieder in deinem Stil die Gier? Und ist dann nicht Kapitalismus nur eine Art Kanalsystem, um diese Gier zu kanalisieren? Also ist das nicht ein Mittel zum Zweck? Ich sehe nicht, dass das Menschenbild wirklich durch den Kapitalismus an sich erzeugt wird. Ich glaube, Ja. Kann ich noch kurz was dazu sagen? Bitte der Reihe nach. Wer immer anfängt, aber bitte der Reihe nach. Ja, ja. David Virat vom See. Jo, bitte. Ja, also wenige Mächtige, wenige Wölfe und viele Schafe, die geführt und auch ausgebeutet werden. Das ist ja genauso im Feudalismus oder ist im Feudalismus noch mehr so. Das heißt, das Typische für den Kapitalismus ist was anderes und das ist gar nicht so leicht in Worte zu fassen. Okay. Dann Schule, ja. Okay. Folgendes, das Menschenbild des Kapitalismus, zurück erstmal zu dir, da hast du doch diesen wunderbaren Vortrag, ich glaube, da heißt Professor Ohmann, ja? Genau darauf. Ja, okay. Und in diesem Vortrag, den kann ich alle AG empfehlen, dass du diese 40 Minuten zu investieren, geht es darum, und was der Marx eigentlich auch schon, glaube ich, gesagt hat, es kommt gar nicht auf die Person des Kapitalisten an, es kommt auf die Spielregeln. Und das bedeutet, der Kapitalist muss gierig sein. Wenn er nicht gierig ist, wenn er nicht genug Kapital hat, um von mir aus überraschende technische oder marktmäßige oder geografische oder politische Entwicklung abfangen zu können, dann geht er unter. Es ist ein darwinistisches, in gewissem Sinne ein darwinistisches System, das durchaus Kooperationen zulässt und das das Verhalten der Kapitalisten weitgehend bestimmt. Du kannst nicht deine Leute mehr zahlen, wenn deine Produkte dadurch teurer werden. Du fliegst aus dem Markt raus, egal wie dein Herz überläuft vor lauter sozialer Verantwortung. Ja. Es hängt selbst in Wirklichkeit von deiner Branche ab. Es hängt davon ab, welche Gesetze da sind. Ich würde sagen, das Menschenbild im Kapitalismus ist sogar von Produktionsmethode zu Produktionsmethode verschieden. In einem System, wo du in einem Taylorschen System, also Fordianischen System, wo du Band hast, ist die Ausdauer das Wichtigste, dass du dahin tust. Dagegen in einem Google-System, wo viel Kreativität verlangt wird, ist auf einmal ein ganz anderes Menschenbild. Deswegen mein Pepitum. Wenn wir überhaupt mit Menschenbild beschäftigen, wenn wir eine Vision entwickeln sollten, dann ist eher um die realistische Einschränkungen von Macht, um sozusagen die missbräuchliche Ausbringung des Kapitalismus etwas einzuschränken. Aber das Menschenbild an sich ist hier nach wie vor, bringt's nicht. Schule, du hast, glaube ich, einen ganz wichtigen Aspekt reingebracht, und zwar die Bedeutung der Struktur auf das Verhalten der Teilnehmer in dieser Struktur. Ich glaube, genau das ist der Punkt. Das ist ja das, was zum Beispiel meine Generation oder mich immer wieder bewegt hat. Wie kann Drittes Reich, wie kann sowas passieren? Das wurde eine Struktur gebildet und diese Struktur hat praktisch alle mitgerissen, alle geprägt. Und genau deshalb hatte ich ja diese vier Punkte. Hättest du beispielsweise, ich bin ganz deiner Meinung, dass im Grunde genommen aufgrund der Spielregeln, aufgrund der Struktur sind selbst Unternehmen, die nachhaltig sein wollen, die sozial sein wollen, im Grunde genommen gezwungen, das nicht sehr, sehr behutsam zu machen. Beispiel. Wäre die Vertragsfreiheit insofern eingeschränkt, dass es wie im technischen Bereich eine DIN-Norm gibt? Das heißt, du hast nur ausgewogene, standardisierte Verträge. Da kannst du alles mitkaufen, aber du kannst nicht mehr wie im heutigen System jemand so über den Tisch ziehen, wie es gemacht wird. Hättest du eine Beschränkung beispielsweise des Produktivvermögens, dann würde das Gesamtsystem schon erheblich anders funktionieren. Und ich glaube, wir sollten auch uns Gedanken darüber machen, welche strukturelle Voraussetzungen sind es, die es das Gute im Menschen hervorbringen, wenn man so will. Aber Arne, deine Schraube ist doch eigentlich auch nur, eine Schraube hat eine Funktion. Und bei Verträgen muss man die Pluralität schon beibehalten. Da ist auch Innovation, da sind Ideen dahinter. Also du kannst jetzt nicht mathematisch deinen Schraubengang mit so einem Vertrag vergleichen. Warum? Ich habe mich zu Wort gemeldet. Paul? Ja, ich möchte mal Kapitalismus in einem Satz zusammenfassen. Arne will ja auch eine Kurzformel haben. Kapitalismus ist geprägt durch Gewinner- und Verliererverhältnis. Und das sollte in einer Vision der Piratenpartei auch gar nicht mehr vorkommen, dass man da sagt, okay, wir brauchen einen sozialen Gerechtigkeitskonto. Das heißt, im Kommunismus auch. Ja, aber man muss es nicht so ausprägen, ne? So. Und insofern ist es wichtig, dies zu definieren. Ne? Und Piratos, du magst, ich habe ja deine Formulierung, mag ich ja sehr gerne, ne, um zu sagen, im Regelkreis, um dies eben auszuschließen, dass eben diese Ungerechtigkeit dadurch da auftritt. Und ich freue mich auch über Sekor, ne, unser Bundesvorstandsvorsitzender, der ja auch jetzt nochmal wiederholt hat, auf meine Frage hin vor zwei Tagen, dass die soziale Gerechtigkeit ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist und dass eben eine Piratenvision auch sehr, sehr wichtig ist, die zu definieren. Und ich finde, dieses grobe Verhältnis, Missverhältnis zwischen Gewinnern und Verlierern, das muss man in Zukunft herausnehmen. Ja, und das ist, glaube ich, die wichtigste Aufgabe. Paul, welche Gewinner und welche Verlierer meinst du? Innerhalb der Kapitalistenklasse oder zwischen Kapitalistenklasse und Arbeitnehmerklasse? Da wir ja im kapitalistischen System alle leben, rund um die Welt, sage ich mal, dann gibt es natürlich hier auch Arbeitnehmer, die oder Arbeiter, ich definiere ja alles oder jeden als Arbeiter, ne, gleichgültig aber nur mit Finanzprodukten handelt oder im Krankenhauswesen tätig ist und so weiter. Und es gibt eben halt Leute, die da weniger verdienen und auch mehr Schulden dann vielleicht auch haben und andere, die eben in der Gewinnzone sind und eben dadurch Macht ausüben können, weil sie eben halt die Gewinner des kapitalistischen Systems sind. Ne, und das muss entzerrt werden und aufgelöst werden. Ja, bin ich voll bei dir, Paul. Ich würde noch gerne den Speeder kurz fragen. Also Arne hat ja sozusagen die Rückfrage gestellt. Erklär doch mal genau, warum es zwingend ist, dass wir eine Vertragsfreiheit haben müssen. Eine Schraube macht eigentlich immer das Gleiche und das schon Jahrzehnte. Aber wie du weißt, nichts ist beständiger wie der Wandel. Und dementsprechend müssen die Dinge angeglichen werden. Ich kann nicht immer mit den alten Zöpfen weiterarbeiten. Das hat damit gar nichts zu tun. Du könntest natürlich auch die Verträge weiterentwickeln. Du könntest ganz neue Verträge für neue rechtliche Situationen. Der entscheidende Punkt ist, dass in einem Vertragsverhältnis immer es ein oder in vielen Fällen ein Ungleichgewicht gibt zwischen den Vertragspartnern. Und dass dann einer diese Situation ausnützen kann und auch typischerweise ausnützt. Hättest du aber Verträge, die sind ausgewogen und standardisiert. Das heißt, du musst dir gar nicht groß Gedanken machen, sondern wenn beide Seiten sagen, ja, ich möchte ein Geschäft machen, zum Beispiel ich möchte ein Auto kaufen und die ganzen Details, die sind in einem standardisierten Vertrag abgehandelt, dann kannst du das einfach machen. Und auch darauf vertrauen, dass nicht durch irgendein Kleingedrucktes du über den Tisch gezogen wirst. Aber ist der Punkt. Kleiner Einspruch. Also ich meine, es gibt ja viele immaterielle Vorteile, die man aus Verträgen haben kann, die nicht explizit im Vertrag drinstehen. Also meinetwegen, keine Ahnung, Wettbewerb-Vorteile, die dann nicht explizit in einem Vertrag drinstehen. Also das heißt, ich kann Vorteile haben, die nicht darin formuliert sind, also auch nicht standardisiert dargestellt werden können. Wie willst du da einen standardisierten Vertrag schaffen? Ich glaube, die Norm im technischen Bereich, die haben noch keine Erfindung, haben noch nicht verhindert, dass eine Rakete zum Mond oder weiß ich wohin gegangen ist. Das ist ja nicht der Punkt, sondern der Punkt ist, dass ein Vertrag ist ja eine Zusammenfassung einer Leistung, einer Gegenleistung. Das ist ja praktisch der Punkt. Und jetzt kann es, je nachdem, kann die Sache komplizierter oder einfacher werden. Und jetzt sollen die Verträge so geregelt werden, dass die Experten auf diesem Gebiet, die ganzen Fallstricke kennen etc., dass die sagen, okay, dieser Vertrag ist ausgewogen und ausgeglichen, zu beide Seiten berücksichtigen etc. Und genauso, dass man dann sagt, okay, man hat meinetwegen, so wie man eine Kette von Schrauben hat, hat man für Mietverträge, für die diversen rechtlichen Situationen, hat man eine Gruppe von Mietverträgen und kann sich dann da einen rauspicken. Also du beschreibst immer die Schraube, aber jetzt sag mir mal, kennst du die Normen, die verarbeitet sind in einem Auto? Da gibt es wahrscheinlich ganze Bücher voll mit DIN-Normen, die du lesen müsstest, um alle DIN-Normen, die in einem Auto verarbeitet sind, zu kennen. Hast du nicht das gleiche Problem dann wieder? Meines Erachtens nicht. Und zwar, man muss kein Auto erfinden oder entwickeln können, um zu beurteilen, ob man gut darin fährt. Und genau diese Kluft gilt es zu überbrücken. Es gäbe aber Verträge, die so komplex sind wie ein Auto. Und dann hättest du nichts gewonnen. Dann wären auch die Vertragspartner sich nicht schlüssig, ob das jetzt fair ist, weil sie die Millionen DIN-Normen, die dahinter stecken, gar nicht kennen. Ich glaube, die Komplexität der Verträge ist zum Teil nur deshalb dazu da, um den anderen zu verwirren, um dann auch gegebenenfalls Ansprüche geltend zu machen und zu drohen und so weiter. Aber ich glaube, dass der ganze Vertragsbereich, und das wird ja teilweise auch schon gemacht, durch standardisierte, du glaubst doch nicht in einem Notariat etc., dass die da jeden Tag sich Neues ausdenken, wenn sie einen Grundstückskaufvertrag oder eine Bürgschaft oder irgend sowas machen. Natürlich machen die das, weil ich das will. Ich bin ja nicht gezwungen, einen Vertrag zu machen. Ich bin auch nicht gezwungen, das XY-Auto zu kaufen. Ja, ich sehe ein, dass Arne da recht hat. Natürlich benutzen die alle ihre Bausteine, die sie immer wieder benutzen, und deshalb ist es auch ein bequemer Job, so ein Notar. Aber der Punkt ist halt, wenn man jetzt sozusagen die Vertragsfreiheit komplett abschafft, dann schafft man sie in allen Bereichen ab und nicht nur in einem Mietvertrag, den man ja gern normieren kann. Du musst ja nicht gleich so weit gehen und sagen, ich schaffe alle die Vertragsfreiheit komplett ab, sondern du kannst sagen, es werden auf diesen verschiedenen Gebieten, in denen vertragliche Regelungen, schuldrechtliche Verträge gemacht werden, setzen sich die Vertragsbeteiligten, das sind nach meinem Dafürhalten, oder die Stakeholder, wie man auch sagt, das sind zum Beispiel Käufer, Verkäufer und Gerichte. Das ist meines Erachtens ein wichtiger Punkt, dass man sagt, dort, wo die Streitigkeiten auch immer ausgetragen wird, da kommt man an die Randpunkte und kommt an die Stellen, wo es interessant wird. Und dass man deshalb sagt, okay, aus dem Aspekt dieser Diskussion heraus hat man jetzt einen Mietvertrag, der auf der einen Seite berücksichtigt die Interessen des Vermieters, nämlich dass er seine Miete bekommt und dass die Mietsache erhalten bleibt einerseits, und die Interessen des Mieters andererseits, dass er die Sache nutzen kann in einem bestimmungsgemäßen Gebrauch und so weiter und so fort. Und dann kann man hier sagen, okay, man hat jetzt den Mietvertrag, den Standard Wohnungsmietvertrag zum Beispiel. Ja, dann kann ich auch was dazu sagen. Will ein anderer was vorher? Nö, bitte. Arne, ich glaube, dass dein Ansatz läuft im Grunde genommen auf eine Klein-Klein-Lösung. Wir müssen, erstmal herrscht keine Vertragsfreiheit, es herrscht keine uneingeschränkte Vertragsfreiheit. Ich kann nicht mein minderjähriges Kind als Arbeitssklave verkaufen oder noch Schlimmeres machen, ja. Also das stimmt. Ich kann meine Mietverträge nicht beliebig machen, ja. Ich kann auch meine Arbeitsverträge nicht beliebig machen. Ich kann meine Leute nicht 80 Stunden in der Woche arbeiten lassen und so weiter und so weiter. Das Thema, was man da ansprechen sollte, falls wir überhaupt in die Diskussion einsteigen, ist, gibt es allgemeine Regeln, um gerade eine weitere Machtakkumulation und missbräuchliche Gestaltung von Verträgen durch allgemeine Passen zu verhindern, so dass der Kapitalismus sich in ineffizienten Bahnen bewegt. Also wir müssen es zähneknirschend hinnehmen, dass, so wie die Ulrike Herrmann gesagt hat, dass manche Teile der Wirtschaft sich in Großformationen bewegen müssen, schon aus technischen Gründen. Die Frage, wie es ausgenutzt wird. Ich versuche es kurz zu fassen. Wenn wir sagen, dass ein Vertrag zwischen zwei Vertragspartnern immer so zu beurteilen ist, ob da beide die gleiche Machtverhältnisse hätten, dann wären manche Verträge zwischen der Automobilindustrie und ihrer Zulieferer zumindest im Nachhinein schadensersatzfähig. Was ich selber erlebe als kleiner Vertriebler, ich gehe zu einer großen Firma und die diktiert einigermaßen. Die schiebt meine Gewinnerwartungen kurz vor der Grenze, wo ich sage, dann mache ich das Geschäft nicht. Das heißt, es herrscht kein Gleichgewicht. Ja? Und wenn man solche allgemeine Passus, weiß nicht, was Plural von Passus ist, einführt, dann wäre der Sache viel mehr gedient und justiziabel auch, beziehungsweise wäre die Abschreckung schon da. Das, also nochmals, wenn man das idealistische Bild macht, immer gleichwertige, gleichmächtige Vertragspartner, und wenn einer unterlegen ist, kann das justiziabel machen, dann wäre das viel mehr gedient. Ja. Und natürlich gehört es auch im Bereich des Verbraucherschutzes und des ganz Kleinen, also des Mieters gegenüber der Wohnungsbauwirtschaft. Natürlich können die gegeneinander nicht prozessieren. Der andere hat einen Haufen Geld und der andere hat nichts. Da gehört sozusagen der Schutz des Gesetzes noch dazu. Der Punkt ist doch der, zum Beispiel nehmen eine Versicherung oder irgend sowas. Die hat eine Komplexität, die der normale Verbraucher gar nicht bewältigen kann. Und wenn du jetzt sagen würdest, okay, ich habe hier nicht, jede Versicherung kann ihre beliebigen Verträge machen, sondern ich habe eine Klassifikation von Versicherungen, wo klar in der Zusammenfassung steht, was gemeint ist und in welche Richtung sie geht. Dass dann diese Situationen, wie es zum Beispiel bei mir jetzt der Fall war, da hat der Blitz in der Nachbarschaft eingeschlagen und ausgerechnet, nur wenn was in dem Vertrag, der vor 33 Jahren geschlossen wurde, da steht drin, das habe ich mir natürlich dieses Klein-Klein niemals nie so genau angeguckt, nur wenn die Dinge direkt vom Blitz getroffen wird, dann sind sie erstattungsfähig, sonst nicht. Das ist so zum Beispiel so eine Formulierung, die lebensfremd ist, sondern ist natürlich klar, wenn im Nachbarhaus einsteckt und du hast eine Überspannung, dass das zwar dann kein direkter Blitztreffer ist als anders. Das sind so diese Dinge, die praktisch keine extreme, sagen wir, es ist noch nicht sittenwidrig, aber es sind diese Übervorteilungen, die dann den Kohl fett machen. Und die meines Erachtens müsste man rausbekommen, um eine Gesellschaft zu haben, in der man sich auf die Sache konzentriert und nicht, wie man den anderen über den Tisch zieht. Arne, das haben wir schon noch, ja, aber Arne, neu erfinden. Und zwar gibt es da eine sogenannte Poolung. Gerade weil du Versicherungen ansprichst, ist sehr schwer. In der Luftfahrt haben wir den sogenannten Luftfahrtpool, weil man sich da eben auf dieses Kleingedruckte, wie du sagst, nicht einlassen möchte. Also auch da habe ich Vertragsfreiheit. Ich muss ja nicht die Versicherung nehmen, ich kann ja einen Pool gründen. Aber Arne, hier du willst jemand haben, der die so standardisierte Verträge, und das wird der Übermensch sein. Das läuft doch durch irgendwelche Behörden, die absolut dem Einflüsterung der Versicherungswirtschaft erliegt, um bei deinem Beispiel zu bleiben. Es reicht schon zu sagen, dass Versicherungsverträge, komplexe Verträge mit Leuten, die nicht über entsprechende juristische Apparate verfügen, ja, also Endverbraucher, Häuslebesitzer, so zu beurteilen sind, ob da ein sachverständiger Mensch, also ein sachverständiges Unternehmen mit entsprechenden juristischen Abteilungen diesen Vertrag unterschrieben hat. Und wenn nicht, dann hat die Versicherung Pech gehabt, ja, verstehst du, dann ist es nichtig, ja. Dann heißt es, dann hätte sie so ein ausführliches Protokoll führen müssen, wo ihm sozusagen auf die Risiken mit dem einfachen Deutsch hingewiesen wird und auf die Kosten, diese Risiken auszuschließen. Und wenn der gute Mann sagt, nö, okay, ich versichere wirklich nur das, wenn der Blitz da eintrifft, ja, dann ist er selber schuld. Also nochmals, allein diese unterstellte Gleichwertigkeit der Vertragspartner, wenn wir das als Piraten nur nebenbei auf unsere Fahne schreiben würden und das noch nicht so, wie ich es ausdrücke, so politisch vermittelbar ist, schon hätten wir ein Pünktchen bei den Wählern. Wenn jeder kapiert, dass er gegen die Versicherung so auftreten kann und sagt, beweis mir, dass diesen Vertrag eine Firma unterschrieben hätte, die über eine juristische Abteilung verfügt, ja, und dann ein Richter da ist, das Risiko dort, die würden aufhören, solche Verträge zu machen, weil sie reihenweise rausgekickt werden. Und du brauchst keinen Bundestag dazu und du brauchst keine komplizierten Gesetze, du brauchst eine Generalklausel, die sozusagen die Machtverhältnisse herstellt. Das halte ich für viel vernünftiger als irgendwelche standardisierte Verträge, die ins Detail gehen. Ja, so nur nebenbei. Ich habe mich zu Wort gemeldet. Also summa summarum, man braucht effiziente Kontrollen, ne, dementsprechend Spielregeln, was die Justiz dementsprechend auch umsetzen muss oder umzusetzen hat, dass dann eben auch die Gerechtigkeit auch wieder Vorschub geleistet wird in der Exekutive, die dementsprechend auch handelt. Ne, das sind die Forderungen, die wir auch zu definieren haben, um wieder dieses System hier einigermaßen fair zu gestalten. Siehe Bernie Ecclestone, ne, der bezahlt da 100 Millionen Euro auf dem oder 100 Millionen Dollar auf dem Tisch, 75 Millionen Euro und kommt da einfach davon weg, ohne klar zu machen, ob er nun schuldig gewesen ist oder nicht schuldig gewesen ist. Und das bringt das ganze System in eine Schieflage. Und das kann es ja nicht sein, dass dann noch diejenigen, die vom System überproportional profitieren, dann auch noch belohnt werden in dieser ganzen Geschichte. Ja, tschüss, Andreas, danke. Ja, machen wir jetzt den Punkt fertig hier, oder? Ach, ich sehe ja gerade, ich soll den Rest machen. Super. Also sind wir mit Punkt 2 durch? Ja. Super, dann Punkt 3. Das war jetzt hier von Pirat vom See. Leg mal los. Jan David, Pirat vom See hier. Ja, erklär mal, also, was du mit deinem Punkt willst. Also, erstmal allgemein andiskutieren. Wir haben ja gewisse Tendenzen, da wisst ihr vielleicht mehr als ich, dass gewisse Kräfte sich wünschen, irgendwann wird nur noch ob hier oder in Holland, egal, ganzen EU nur noch mit EC-Karte, Kreditkarte und mit dem Handy vielleicht bezahlt und Scheine oder gar Münzen, wie wir sie heute kennen, gibt es nicht mehr. Und was habt denn ihr von solchen Absichten oder Entwicklungen schon gehört und sind die nicht sehr bedenklich? Um auf deine Frage einzugehen, ich bin der Meinung, das Bargeld für kleine Zahlungen, so wie es tagtäglich gebraucht wird, finde ich, ist okay. Für größere Zahlungen sollten meines Erachtens auch aus Dokumentationsgründen nicht bar bezahlt werden, sondern unbar. Und ich würde zum Beispiel da plädieren, dass der höchste Nominale beim Bargeld 50 Euro sind, damit auch das Bargeld nicht für missbraucht werden kann, für Geldwäsche etc. 50 Euro? Ja, also das ist nur 50 Euro Scheine. Dass der 50 Euro Schein, dass das höchste ist. Vielleicht 100 Euro, aber keine größeren. Also ich glaube, es sind zwei wichtige Punkte an der Stelle. Erstens, ich glaube, es sind nur noch 1% der Wirtschaftsleistung, die bar bezahlt wird. Der Rest, 99%, läuft eh schon giral. Also von daher, das Problem ist jetzt nicht so riesig. Natürlich für dieses 1% schon. Und das Zweite ist natürlich auch, was jetzt Arne sagt, stimmt irgendwo, je größer die Scheine sind, desto länger bleiben sie im Umlauf. Sie liegen halt irgendwo. Das heißt, die Leute benutzen Bargeld als Gelddepot. Und das hat also gar nichts mit Wirtschaft zu tun oder also als Handelsmittel zu nehmen. Und von daher die Idee, nur noch 50-Euro-Schein und nichts Höheres, wäre natürlich eine coole Aktion, weil die Leute dann nicht mehr Bargeld bunkern. Da würde ja bei 50 oder sagen wir 100 Euro, könnte man dann zum Beispiel Zahlungen in Höhe von 2000 Euro noch relativ problemlos durchführen. Ich könnte also, was ja kaum noch vorkommt, ein Monatsgehalt bar auszahlen oder was schon eher vorkommt, ein Gebrauchtauto vielleicht das 2000 kostet, so wie am Kornwestheimer Autokino Automarkt oder so. Das wären wohl Beträge, die unter Umständen noch sinnvoll sind, bar abzuwickeln. Genau, man muss ja unterscheiden zwischen dem Wert der Zahlungen und der Anzahl der Zahlungen. Und da ist es tatsächlich so, wertmäßig sind die Bargeldzahlungen sehr gering, aber nach der Anzahl der Transaktionen sind sie dann schon bedeutend, gerade für den realen Sektor. Arne, da hältst du aber die kleinen Leute dann klein. Ich weiß nicht, ob das von dir ganz zu Ende gedacht ist. Was meinst du damit? Ja, wenn ich was bezahlen will, dann zahle ich mit Geldsurrogaten. Größere, also die mehr Kapital zur Verfügung haben, die schwenken dann um in Geldsurrogate. Dann ist es eigentlich wurscht, ob ich mit 1-Euro-Scheine bezahle oder mit 1000-Euro-Scheine. Sag mir dann ein Beispiel. Ja, Gold, Diamanten wären da zum Beispiel zu nennen. Und dann könnte ich mir auch noch ganz gut Bartergeschäfte vorstellen. Richtig, aber diese Geschäfte haben immer dieses Problem mit dem Wechselkurs, was jetzt was wert ist, etc. Es ist nicht umsonst, hat Geld praktisch diese ganz abstrakte Funktion und hat auch einen Nominalwert, wo der Nominalwert und der Wert quasi gleich ist. Ich glaube schon, dass man den Schwarzmarkt bzw. die Geldwäsche dadurch reduzieren könnte. Also ich weiß nicht. Nee, mach du. Jan-David Pirat vom See hier. Also jetzt will ich mal ein bisschen provozieren. Ich bin Pirat, ich bin deshalb Anarchist und ich bin deshalb generell für Schwarzmarktgeschäfte. Ja, das kannst du natürlich sein, wie du willst. Was ich noch sagen wollte, ist, ich glaube, dir ist wichtig, diese Anonymität des Zahlungsvorganges. Wäre dir denn geholfen oder würdest du nicht mehr an Bargeld hängen, wenn es eine digitale Form gäbe, die das dir möglich macht, anonym zu überweisen oder zu zahlen? Also wäre dir dann schon geholfen oder geht es also dir ums Papier, also um das Realgut, Papierzettel? Oder was ist dir wichtig am Bargeld? Wenn also es anonym ist, dann ist doch genauso Schwarzgeld möglich. Ja, eben, das ist doch das Problem. Also, tut mir leid, da muss man auch dann Payback-Karten verbieten und all solche Scherze, weil nämlich nur klar, natürlich kann man somit es erleichtern, den Schwarzgeldhandel zu reduzieren, aber im Endeffekt ist man gezwungen, dann entweder häufiger zur Bank zu gehen, wenn man keine Lust hat, irgendwie dann weil ich dann 50 € Scheine bei sich zu Hause rumfliegen zu haben oder im Portemonnaie mit sich rumzutragen. Und somit kann man auch häufiger digital nachvollziehen, was der Einzelne macht. Und wenn man gezwungen ist, dann ab einer bestimmten Grenze definitiv immer dann digital zu bezahlen, dann ist sowieso Anonymität kannst du in dem Sinne dann nicht schaffen, ohne wiederum den Schwarzmarkthandel wieder zu stützen. Ich glaube, dass man die Bankenautomaten, man müsste nur eine Funktion weiter ausbreiten. Ich glaube, manche Kaufhäuser haben das schon. Das heißt, dass du, wenn du an die Kasse gehst und bezahlst, dass du dann sagen, okay, deine Rechnung sind so und so viel und du sagst plus 50 € in bar und du gibst dann deine Eurokarte hin oder Kreditkarte und kriegst dann das Geld. Das heißt, aus meinem Dafürhalten sollte das Bargeld gar nicht mehr groß über Banken laufen, nur zur Bereinigung, sprich zum Aussortieren der schlechten Scheine. Aber warum sollte der Einzelhandel, der gewissermaßen, das funktioniert ja so, die Kunden holen das von der Bank ab, liefern es dann dem Einzelhandel ab und der Einzelhandel wieder an die Bank und so geht der Kreislauf. Der Kreislauf könnte natürlich genauso funktionieren zwischen Einzelhandel und den Kunden, indem die schlicht und einfach sagen, ich brauche jetzt auch ein bisschen Bargeld und er zahlt mit der Kreditkarte. Und das wäre zum Beispiel meines Erachtens eine Neuerung, die kommt. Und ich wollte noch mal auf Pirat von See drauf eingehen. Schwarzmarkt. Du sagst ja im Grunde genommen, ich bin für Diebstahl. Nämlich Schwarzmarkt bedeutet ja, dass du den Anteil, den die Gemeinschaft beanspruchst, dass du den nicht zu zahlen bereit bist. Ist natürlich klar, Diebstahl ist die billigste Form der Beschaffung. Und ich sehe keinen Unterschied dran, wenn du jetzt, schwarz irgendwas abwickelst oder irgendwo dir was klaust. Da sehe ich keinen Unterschied. Aber das ist kein Modell, wo man meines Erachtens eine arbeitsteilige oder eine komplexe Volkswirtschaft wie unsere aufbauen kann. Aber es ist doch auch nicht strafbewehrt, also zumindest nördlich von Bayern. Ich möchte ganz kurz zu der Sache mit dem Bargeld im Laden. Ich möchte nur daran erinnern, Datensparsamkeit ist dann für den Arsch. Dann, wenn ich das bei Karstadt mache, dann weiß Karstadt, wenn ich das regelmäßig bei Karstadt mache, dann weiß Karstadt stetig dabei, bestens über Bescheid, welche Bargeldbeträge ich bei mir bei denen hole. Sorry, es ist schon krass, dass ich mir schon bei meiner Bank nicht sicher sein kann, dass die da mit diesen Daten eventuell keinen Handel betreibt, welcher illegal oder legal. Aber der Einzelhandel, der macht das dann, ohne dass er es will, weil er nämlich gleich die kompletten Systeme ja gleich mitkauft, über die das abgehandelt wird. Weil zum Beispiel eine normale Tankstelle oder ein kleiner Tante-Emma-Shop theoretisch, die IC-Kartenbezahlung anbieten, die werden sich an irgendwelche vorhandene Systeme kennen. Und diese Systeme werden diese Informationen dann weiterverkaufen. Okay. Ich glaube, dein Einwand mit, und das sind ja, wir Piraten sind ja das ja dafür, dass praktisch die Privatheit der Daten, dass es auch gewahrt wird. Aber ich glaube, auch da gibt es letztendlich Lösungen. Und die Lösung könnte zum Beispiel darin bestehen, dass du mit einem Personalausweis praktisch bezahlst. Und da kannst du nämlich auch anonym bezahlen. Wie soll das denn gehen? Du hast die neuen Personalausweise, wie geht es? Die neuen Personalausweise, die können, da kannst du Zahlungen im Internet machen, ohne dass deine Identität preisgegeben wird. Ja, wenn ich mich recht erinnere, werden pro Transaktion wird eine autogenerierte ID generiert. Das Problem ist allerdings, die Schwachstelle ist bei der Authentifizierungsstelle, genauso wie bei OpenID und Piraten-ID. Wenn diese Stelle angegriffen wird, dann fliegen sie diese autogenerierten IDs nämlich früher oder später auf, weil die nämlich nachgehalten werden müssen, um die Authentizität des Handelnden überhaupt irgendwie feststellen zu können. Ja, also ich verstehe ehrlich gesagt nicht, wie können Piraten für die Abschaffung des Bargeldes sein. Also das ist eine Sache, die ganz gut zu den Linken passt. Die versucht immer möglichst auf Klein-Klein-Niveau den Kapitalismus ans Bein zu pinkeln. Das richtige, dicke Steuerhinterziehung erfolgt halblegal durch ganz große Konzerne. Und die Tricks, wenn man ab und zu geschaut hat, wie ein Hotel in der Karibik, man kriegt kein Zimmer und das Hotel ist leer und da sieht man, wie Geldwäsche funktioniert. Also ich kann mich nicht erinnern, wie genau es war. Ich habe leider nicht diese Sorgen. Es ist einfach ein Unsinn. Es läuft immer mehr, dass der Bürger vom Telefon und jetzt bis zum Geld durchsichtiger ist, sowohl für die Interessenten als auch für den Staat. Ob du Pornos oder Edelliteratur kaufst, dann, wenn du alles sozusagen mit der Karte zahlst, das geht niemanden an. Da bin ich schon bei der Meinung vom Pirat vom See. Was sollte man es doch den Leuten überlassen? Ja, und bei mir kaufen die Leute Bodenbelege für ein Haus. Da gehen bis zu 10.000 Euro durch. Die zahlen meistens mit der Karte, ja. Und ich komme gar nicht auf die Idee. Und ich werde narrisch werden, wenn einer mit 2.000 oder 3.000 Euro kommt und mir 50 Euro Scheine hinlegt. Und am Ende habe ich mich verzählt und ich habe am Abend die Kasse am Hals. Also geht's noch, ja. Also haben wir nicht andere Sorgen als diese Abschaffung des Bargeldes. Das halte ich für einen dermaßen Unfug. Und damit kommen wir als Piraten. Stopp. Das ist doch ein Nebeneffekt. Ja. Schulem, warte mal kurz. Hier fordert niemand, dass wir Bargeld abfordern oder abschaffen. Das ist jetzt etwas überinterpretiert von dir. Wir diskutieren darüber, weil es hier aufgebracht worden ist von Pirat vom See, weil er dafür ist, sozusagen Bargeld beizubehalten. Und wir haben jetzt hier Pro und Contra diskutiert, aber wir sind überhaupt keiner Meinung. Ich habe doch da explizit... Ein Contra gegen die Abschaffung. Ich glaube, niemand hat hier gefordert, dass man das Bargeld abschaffen soll. Das Einzige, was man gefordert hat, den nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch abzuschaffen. Aber du kannst doch alles, was du machst, alles, was du deinen normalen Zahlungen, ich würde sagen, 99% der Zahlungen, die du machst, machst du nicht mit einem Sack voll Geld, sondern machst du mit ein paar hundert Euro. Und Ausnahmen sind vielleicht mal 1.000 oder 2.000, aber ich kann mich nicht erinnern, zum Beispiel. ganz genau. Also nee, Entschuldigung, da ganz kurz, Arne, wenn einer Schwarzgeld bei mir einkaufen will, ja, und er zahlt mit 500 Euro, das habe ich öfters, ärgert mich, weil ich dann wieder Geld wechseln muss, ne? Also zur Bank rennen muss, um das Geld, damit ich die Kasse wieder Wechselgeld genug habe. Ja, wenn einer das will und du bringst ihm seine 50 Euro, dann bringt er mir einen Koffer voll, ja. Was soll der Schmarrn? Also und die 500 Euro oder die 1000 D-Mark-Schein, der ist doch schon längst durch die Inflation immer, er rutscht doch immer weiter runter. Und es ärgert mich zum Teil auch, dass die Leute nicht die Möglichkeit haben, einen 1000-Euro-Schein, dann habe ich weniger zu zählen am Abend sozusagen. Ja. Ich hätte, glaube ich, eine gute Lösung. Man müsste einfach die 500-Euro-Scheine mit Buttersäure versetzen. Dann stinken die so dermaßen, dass sie keiner sich in den Keller legt. Ich halte die Probleme für nebensächlich. Ja, ich auch eigentlich. Also das Problem ist, es tut mir leid, es ist ziemlich egal, ob wir nachher nur 5-Euro-Scheine nachher nur noch haben. Schwarzgeld wird es immer geben, Schwarzhandel wird es immer geben. Weil wenn man mal ganz streng genommen betrachtet, beginnt der Schwarzhandel ja schon damit, dass ein Schüler bei seiner Nachbarin in seiner Nachbarschaft den Rasen mäht und ob er eine bestimmte Ermessungsgrenze kommt, aber das nicht meldet. Sobald er über eine bestimmte Ermessungsgrenze kommt und dann ist das nicht meldet, betreibt er Schwarzgeld. Oder wird er schwarz und somit haben wir schon eine Form des Schwarzhandels. Und das wirst du nie 100% in den Griff bekommen. Jan-David Pirat vom Sicher. Ich möchte noch zwei weitere Aspekte dazu ergänzen. Nämlich erstens, ich kann ja mit Karte oder ähnlichen, was weiß ich, Geldkarte und was es alles gibt, Bitcoin bequem zahlen bei Firmen so. Jetzt die Zahlung von einer Privatperson an eine andere ist schon schwieriger, siehe digitale Kluft, wenn einer von beiden gar keine Kenntnisse hat, wie man zum Beispiel mit Bitcoins umgeht, oder ferner auch herkömmliche Überweisungen, einer oder beide Beteiligte haben kein Bankkonto mehr. Das ist so bei Menschen, die marginalisiert und dekapitalisiert sind, und diese beiden, und was sagte ich gerade noch, digitale Kluft, wenn jemand mit den modernen Sachen gar nicht umgehen kann, hat er auch ein Problem. Also glaube ich gleich zwei, drei Probleme zusätzlich zu allem, was wir bisher diskutiert haben, erfordern also unbedingt die Beibehaltung des Bargeldes. Okay, aber glaube ich nicht wieder unbedingt. Zum Beispiel mein Vorschlag wäre, dass du, wie gesagt, dass die anonyme Zahlung mit Karte ermöglicht wird. Das wäre im Grunde genommen so, du hast einmal den normalen Personalweis und von diesem Personalausweis wird noch eine anonyme Kopie erstellt, amtlich. Da wäre nur dein Bild, dass man dich als Person identifizieren kann, aber praktisch kein Name. Und mit dem kannst du dann anonym gewissermaßen bezahlen. Das wäre der Punkt. Der zweite Punkt wäre, dass grundsätzlich mit jedem dieser Personalausweis auch ein Konto verbunden ist, damit du deine Zahlungen tätig kannst. Das Konto kannst du dann zwar nur im Plus praktisch im Haben führen, aber nicht, du hast kein Überziehungslimit bei diesem Konto mehr, aber dass du alles das machen kannst. Und der dritte Punkt war ja, wir wollen ja das Bargeld für diese täglichen Gebrauch gar nicht abschaffen. Folgendes. Nochmal zu anonym bezahlen mit Karte. Vor allem mit Personal versuchen, wenn man es versucht, eine Authentifizierung zu machen, muss man immer eine Stelle haben, die authentifiziert, dass diese Identifikationsnummer korrekt ist, dass sie existent ist und real ist. Das Problem ist, ich sag's nochmal, die Schwachstelle ist dann diese Stelle. Und vor allem das Problem ist auch, du findest damit auch kein Missbrauch. Beziehungsweise macht es teilweise eventuell sogar noch schwieriger. Je nachdem, wie extrem du das machst, hast du nachher da tatsächlich eine anonyme Bezahlung. Eine richtig anonyme Bezahlung, aber die kann auch nicht mehr rückabgewickelt werden. Alles andere ist wie eine pseudonyme Zahlung, weil die muss mich dann auch wieder zurückentwickeln. Die kann man mich auch wieder rückabwickeln. Dasselbe Problem haben wir nämlich auch mit Online-Abstimmung, anonym und pseudonym. Okay, dann meine ich pseudonyme Zahlung. Ja, aber das kannst du dann, tut mir leid. Nee, Also das möchte ich technisch, also diesen Technik, ich möchte nicht in den Schuhen stehen, die von den Leuten, die das technisch verantworten müssen. Das möchte keiner technisch verantworten. Tut mir leid. Ja, Arne, da habe ich noch eine Frage. Jeder normale Mensch legt ja seinen Personalausweis erstmal in die Mikrowelle und geht dann zum Bezahlen. Wird es dann mit einem in der Mikrowelle behandelten Ausweis auch noch gehen? Nur wenn du den vom Nachbarn nimmst. Ich habe noch niemanden getroffen, der so blöd war, den Ausweis in die Mikrowelle zu legen. Ja, ich habe noch niemanden getroffen, der es noch nicht gemacht hat. Jo. Das also ein Reise mal, ist das aber auch eine Mikrowelle. Das siehst du mal. Wir leben in unterschiedlichen Welten. Ja, aber da ist so ein kleiner Chip drin und das braucht ja nicht jeder. Vor allem diese Arne, hör mal zu, du hast ein Problem, egal wie es ist, eine Stelle ist da, die dein Einkaufsverhalten da ist. Es ist für die Masse der Leute völlig unwichtig, weil keine Sau interessiert sich, was du einkaufst. Ja? Es sei denn, die wollen Werbung steuern, die wollen dir die Sachen, also Karstadt und so weiter. Jetzt nehmen wir einen von unseren Leuten da, der will Politiker werden. Ja, der kommt in den Bundestag, der kauft sich Sachen, die vielleicht ihm, wenn man das erfährt, politisch schaden könnten, obwohl sie gesetzlich sind. Wir reden nicht von Schwarzgeld. Ja? Es hat jemand zugriffen, weil diese Verdichtung der Kontrollmöglichkeiten, des Screening, ja, willst du noch dazu noch dieses unschuldigen Einkaufen machen oder ich weiß nicht was, auch noch sozusagen irgendwelche Autoritäten, weil du irgendwelche dämliche kleine Leute, die Schwarzgeld machen, dann noch den Spaß versauen willst. Ja? Also bitte, Piraten sind für Freiheit und nicht, dass der Staat sie bis auf den Pimmel durchleuchten kann. Ja? Was soll der Schmarrn? Ja? Lass doch das Bargeld so, wie es ist. Es ist schon niedrig genug, glaubt mir. Ja, plus eins. Ich würde das mal so als Schlusswort stehen lassen und zum nächsten Top gehen, wenn es da keinen Widerspruch gibt. Verstanden. Ja, also der Scholim hat meine Gedanken sehr gut bekräftigt und wiedergegeben. Ich glaube, es ist die Richtung klar. Dankeschön und gute Nacht. Ja, vielleicht dir als Feedback, hier ist niemand wirklich gegen Bargeld. Es kann nur sein, dass es sich irgendwann von selbst erledigt, weil die Leute es einfach nicht mehr nutzen. Und also von daher, wenn es so ausstirbt, dann sind wir auch nicht schuld. Ja, ade. Super, vielen Dank. Dann machen wir mal weiter hier. Es gibt ja nur noch einen Top Sonstiges. Da geht es nochmal um den Ansprechpartner für die Pressestelle. Wer hat das eingetragen? Ich habe das eingetragen. Ich wollte nur zum einen mitteilen, bei der AG Wirtschaft hat man so entschieden, da hat man gesagt, wir haben ja einen Themenbeauftragten vor einiger Zeit mal gewählt. Der soll dann den Job auch so lang machen. Ich wollte nur wissen, wie das in der AG Geldordnung jetzt gehandhabt wurde, aber der AMT ist ja, glaube ich, ist ja nicht mehr da. Wer wären das dann? Bei der AG Wirtschaft? Ja. Das wäre ich oder bin ich. Ja, damit kann ich leben. Und weißt du, wie das hier für die AG Geldordnung hat sich da auch AMT dazu gemeldet? Der wollte es ja machen. Er hat ja auch eine Mail geschrieben auf der Mailingliste. Ich würde empfehlen, dass du da einfach ihm drauf antwortest über die Mailingliste und da vielleicht eine Diskussion anstößt. Hier gab es jetzt nicht wirklich viel Widerspruch, aber vielleicht wollen noch ein paar Leute was dazu sagen. Scheint nicht so. Ja, also dann würde ich empfehlen, schreib doch mal eine Mail auf der Mailingliste, antworte doch mal AMT auf seine Mail und dann lassen wir da die Diskussion ablaufen. Alles klar. Ja, hat sonst noch jemand irgendwas zum Thema Sonstiges? Super, dann erkläre ich hiermit das Ende der Sitzung. Nicht ohne vorher noch zu erklären, dass es natürlich nächste Woche wieder eine Sitzung gibt. 20.30 Uhr, so Pi mal Daumen. Ne? Ja, vielen Dank für alles noch. Tschüss. Tschüss. Gib Piratus für die Aufnahme. Ja, genau. Dankeschön. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @Krähennest mit AE.